Transparenz für die Ohren. Aufnahme läuft. Okay, dann begrüße ich euch nochmal zur Vorstandssitzung am 30.03.2017. Genau, ich bin die Sitzungsleitung heute Abend. Protokoll schreibt die Isan. Der Vorstand ist beschlussfähig. Der Stahlrabe steht zwar noch als abwesend drin, aber momentan ist er ja noch bei uns. Genau. Das Protokoll von der letzten Vorstandssitzung, hat das jeder gelesen und können wir das so annehmen? Oh, der Masch ist auch nicht da. Genau. So, und ich habe jetzt bei Vorstandssitzung in C auch das richtige Protokoll verlinkt. Danke, Harald. Hat jemand gegen das Protokoll vom letzten Mal oder können wir das so einstimmig annehmen? Ich bin dafür. Wenn keiner was dagegen hat, dann sind alle dafür. Genau, dann machen wir jetzt mit den Berichten vom Landesvorstand weiter. Dennis, möchtest du anfangen? Ja, ich bin ja ganz oben, dann fange ich, also aufgrund dessen, fange ich einfach mal an. Jetzt gehe ich etwas zurück. Also ja, genau, die meiste Zeit war es natürlich wieder mit Wahlkampforganisation. Dazu war es diesmal aber sehr viel eben Verwaltung. Und ich muss mir auch gestehen, dass ich da einige Tage, ich glaube es waren 3 Tage, nur telefonisch erreichbar war. Da war ich dann eben auf der CeBIT, so als alter Informatiker, und habe mir da irgendwie Produkte angeschaut. Aber zu tun war zum Beispiel, wie unsere Landesliste ist jetzt, ich möchte fast sagen safe. Der Landeswahlleiter hat doch noch irgendwie nicht Mängel gefunden, aber der Sachbearbeiter wusste darüber nicht Bescheid von dem, was wir mit dem Landeswahlleiter natürlich mündlich besprochen hatten. Das mussten wir jetzt noch einmal schriftlich bestätigen, was ein vollkommen normaler Prozess ist. Das wurde alles so akzeptiert und wir haben am Dienstag um ungefähr 16 Uhr mitgeteilt bekommen, das wissen glaube ich auch schon einige, weil ich das auch noch getwittert hatte, haben wir mitgeteilt bekommen, dass unsere Landesliste beim Landeswahlleiter vollständig und ohne Mängel ist. Das freut mich sehr. Und das nächste ist jetzt, wir haben am 4.4. Tag der Landeswahlausschuss, ich glaube so heißt das alles, und da wird dann nochmal das letzte Mal darüber entschieden, ob wir jetzt zur Landtagswahl zugelassen werden. Die Empfehlung des Landeswahlleiters ist es, uns zur Wahl zuzulassen. In der Regel hält sich der Landeswahlausschuss an diese Empfehlung. Es gab dann eben noch einige Verwaltungsfragen, jetzt von wegen, wie ist das irgendwie mit Wahlprüfstein? Ich hatte einige Anrufe bezüglich dessen. Jetzt bin ich hier gerade. Was hatten wir noch? Einige AVs sind noch organisiert worden. Wir hatten den BPT. Da bin ich jetzt auch nicht, da war ich einfach mal als Mitglied und habe da ein bisschen mit an der Technik organisiert. Ich habe Anträge vorgestellt, aber da waren natürlich auch sehr viele organisatorische Gespräche mit vielen Leuten, die natürlich Fragen hatten oder wie man irgendwo ansprechen müsste oder wie das jetzt läuft direkt. Da hätte ich mich am liebsten, glaube ich, manchmal vierteilen können, um das alles zu beantworten. Ich entschuldige mich dafür, wenn ich da irgendjemand vergessen hatte, dem ich zugesagt hatte, nochmal auf ihn zuzukommen. Es war eigentlich sehr viel. Jetzt gucke ich mal gerade bei den anderen durch. Ansonsten, was gibt es sonst noch? Ich habe die Server neu gestartet. Wie man vielleicht gemerkt hat, ich hoffe, dass es alle gemerkt haben, weil ja alle täglich unsere E-Mail-Systeme nutzen und auch auf unsere Landeswebseite surfen. Unsere Server sind ausgefallen, haben einmal die Grätsche gemacht, kurz dazu. Es gab tatsächlich einen kleinen Hardware-Ausfall. Bisschen technischer Hintergrund dazu, der erste Storage Controller ist ausgefallen, wir haben 2 davon, hat aber seinen Fehler nicht gemeldet, wodurch der zweite nicht wusste, dass er einspringen soll. Und der Storage nach wie vor glaubte, es sei funktionsfähig, obwohl die Festplatten nicht mehr gefunden wurden. Das hat ein bisschen gedauert, bis wir da auch den physischen Zugriff bekommen haben. Das ist jetzt aber alles safe. Ich konnte den Server neu starten, ich habe den Storage Controller rausgezogen, wodurch die Redundanz eingesprungen ist. Des Weiteren haben jetzt auch noch 2 weitere Leute Zugriff zum Rechenzentrum. Das ist einmal meine Wenigkeit und einmal der Pac-Man. Da wird es auch diese Woche Samstag ein Real-Life-Treffen der AG Technik geben, wo dann folgende Fälle und auch die zukünftige Entwicklung besprochen werden. Das sieht aber soweit alles ganz gut und pragmatisch aus. Das war eine große Sache. Was hatten wir noch? Also wir hatten noch bestimmt noch ein paar andere Dinge. Ich glaube, die CeBIT, die muss man jetzt nicht bei mir ins Protokoll eintragen. Entschuldigung. Sprechstunde und solche ganzen Sachen. Ansonsten natürlich Podiumsdiskussion und Pressegespräch mit dem Handelsblatt, das war alles auch noch dabei. Vieles, vieles, vieles. Ich glaube, ich muss mal einen Notizzettel machen. Danke, Dennis. Dann einmal der Andro. Ja, auch nochmal danke, Dennis, vor allen Dingen für das mit der Liste und auch das mit dem Server. Das war große Arbeit. ja, ich hangel mich glücklicherweise an meinem Kalender, wie man an den Datumsangaben auch sehen kann, durch. Am 16.03. war die Vorstandssitzung. Dann hatten wir am 19.03. und auch am 23.03. uns mit der Wahlkampforga im echten Leben getroffen. Ein solches Real-Life-Treffen hat am 21.03. auch nochmal mit dem Videoteam stattgefunden, wo wir im Vorfeld nochmal die Wahlkampfs, die Fernseh- und Radiospots besprochen haben und das auch vorbereitet haben, was dann da zum Teil eben auch auf dem Parteitag, auf dem Bundesparteitag gedreht worden ist vom Jaroslav. Dann habe ich es nur noch kurz zum Ende der AGÖA geschafft, da im Mumble reinzuschauen, weil mich der ÖPNV da hat hängen lassen. Dann hatten wir Wahlkampf-Mumble und Vorstandssprechstunde am 23.03. Am Bundesparteitag habe ich auch teilgenommen. Da war ich ab Freitagabend quasi eigentlich auch schon bei der Vorveranstaltung mit dabei. Am Montag bin ich mit Michelle und dem Steffen in ein Tonstudio gefahren. Da haben wir den Radio-Wahlwerbespot aufgenommen und noch ein paar andere Sachen, aber die stehen gerade nicht öffentlich zur Debatte. da kommt noch was. Und dann haben wir am Dienstagabend noch mal eine kurze nicht öffentliche Vorstandssitzung eingeschoben, wo ich dran teilgenommen habe und war am nächsten Morgen dann in aller Frühe auf einer Marathon-Podiumsdiskussion in Dienstlaken, wo die 800 Schüler in zwei Schichten durchgeschleust haben. Und ansonsten ganz, ganz viele Tickets für den Shop jetzt, die ganzen Finanzanträge zum Beispiel reingeschoben und viel telefoniert und geschrieben und gesprochen. Danke, Andro. Der Harald dann bitte. Ja, ich war natürlich auch am BPT, allerdings nur am Samstag, weil ich am Sonntag dann noch AV'en organisiert habe, Aufstellungsversammlungen in Oberhausen, die dritte. Da mussten wir tatsächlich dreimal die Aufstellungsversammlung durchführen, um sie dann anerkannt zu bekommen. Das wird der Andro gerne hören, der das nur einmal machen durfte und man ihm verboten hat, eine Wiederholung zu machen. Und dann Mönchengladbach hatten wir noch zwei und Steinfurt drei. Die schreibe ich gleich noch rein, habe ich eben noch nicht dran gedacht. Dann habe ich leider Gottes, nachdem ich in Mönchengladbach und durch andere Dinge aufgehalten worden bin und am Sonntag erst beziehungsweise Montagmorgen erst um 5 ins Bett gekommen bin, auf dem Rand von Mönchengladbach um 14.40 Uhr, 45 gestartet, waren 3 Stunden 15 Minuten, um über Dortmund nach Warendorf zu kommen. Und ich habe dann es geschafft, noch ein paar Minuten rauszufahren, war 4 Minuten vor 6 dort an der Kreisverwaltung. Aber mein Navi hat mich vor die Kreispolizeibehörde geführt und ich musste ums Gebäude rumlaufen und war um 18.01 Uhr im Wahlbüro da vom Kreiswahlleiter und er senkt den Daumen und sagt, sie dürfen nicht mehr abgeben, sie sind zu spät, sodass ich die beiden Wahlkreisvorschläge damit sozusagen verkackt habe. Ja, dann war ich auch AGÖA-Mumble mit dabei, diverse andere Mumbles, Telefon und das andere ist etwas, wo ich mich natürlich sehr geärgert habe, dass das nicht geklappt hat. Bist du fertig, Harald? Ja. Alles klar, dann einmal der Bernd, bitte. Ja, vielen Dank. Also, mein Problem ist, ich vergesse mir das immer aufzuschreiben, muss das immer kurz am Donnerstag quasi versuchen zu erinnern. Also, da wäre die LAFO-Sprechstunde in der vergangenen Woche. Ich habe einen Stammtisch besucht hier auf dem Rhein-Erft-Kreis in meiner Eigenschaft als Landesvorstand, nicht als Mitglied hier im Rhein-Erft-Kreis, muss man ja alles trennen. Der Kollege Marsching war freundlicherweise auch da, es waren sehr angeregte Gespräche. Und man sieht immer wieder, es lohnt sich mal, einen Abstecher in den Rhein-Erft-Kreis zu machen. Kommt einfach mal vorbei. Ich weiß nicht, ob der Besuch des KV Köln Stammtisch dann noch mit reinfällt in die Zeit. Kann auch sein, dass ich es schon beim letzten Mal erwähnt habe. Weiß ich nicht. Jedenfalls war ich da auch. Das war zu dem Zeitpunkt, als ZDF da war. Keine Ahnung. Ich hatte verschiedene Kontakte mit der Deutschen Rentenversicherung, die ja jetzt ihre Prüfung hier bei uns anfangen. Das wird auch ein Thema sein, was uns noch ein Weilchen umgeben wird. Also da geht es jetzt erstmal darum, Unterlagen einzureichen und dann wird man die Reaktionen quasi hören. Ich habe mich um Verträge für Wahlkampf gekümmert. Ich habe mich um verschiedene Absprachen und Vereinbarungen gekümmert. Ich habe ein paar Tickets gemacht und natürlich das übliche organisatorische, den organisatorischen Krempel, so das Kleinkram, dass man im Einzelnen, Entschuldigung, warte mal. So, jetzt ist, glaube ich, deutlicher und besser, habe ich gerade gemerkt, was man im Einzelnen auch nicht mehr immer im Detail erinnern kann. Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, wenn ich sowieso hier schon dran bin am Mikro, und mal ganz herzlich der Lea Laux, unserer Spitzenkandidatin im Saarland, im Namen des Landesvorstands NRW danken für den tollen Wahlkampf, den sie dort mit ihrem Team, mit ihren Leuten, mit den Saarländern geboten hat, quasi unter vollem Körpereinsatz. Es hat leider nicht ganz gereicht, aber ich denke, ihr freundliches, positives und kompetentes Wesen lässt da durchaus noch für die nächsten Jahre schwer hoffen. Also trotzdem zwei Daumen hoch und vielen Dank hier aus NRW an das Saarland. Das wäre es auch soweit mit dem Tätigkeitsbericht und ja, zurück zu dir, Marie. Dann hätte ich gerne einmal den Ralf. Ja, der Ralf hat wie immer ein bisschen mit seinen Mitgliederdaten gespielt, war eine Sprechstunde, viel Kleinkram und Tickets gemacht. Ich war nicht beim BPT, ich habe mich um Kinderbetreuung gekümmert, mal abgesehen davon, dass es mir gesundheitlich nicht ganz so gut ging. Deshalb hat mich da diesmal keiner gesehen. Ich habe von hier die Fahnen hochgehalten und immer erzählt, wenn der Stream gerade nicht mal geht. Okay, danke. Dann einmal der Starrabe. Ja, hallo erstmal. Ich war dann auch bei der LAFO-Sprechstunde. Ich war auch beim BPT auf dem Tag 1. Anschließend auch auf einem kurzen Abstecher in der LGS zu diesem Socializing. Zeitgleich habe ich am Samstag und dann später am Sonntag auch noch so ein paar Mails mit unserem IT-Dienstleister ausgetauscht. Ihr hattet wahrscheinlich gemerkt, dass wir da eine kleine Störung hatten, die dann behoben wurde. Herzlichen Dank da nochmal an den Patrick Kambach, der immer für uns zur Verfügung steht und immer hilft. Ja, dann wie immer Tickets, Mails, so ein bisschen Schatzmeisterkram auch im Hintergrund und ja, was man eigentlich immer unterschätzt, ist die Kommunikation, da geht auch ziemlich viel Zeit drauf und Nerven, ja. Das war's, Dankeschön. So, dann würde ich jetzt einmal den Masch dazwischen schieben, weil der jetzt anscheinend auch zu uns gestoßen ist. Masch, bitte. Guten Abend. Wenn du mich gleich nachziehen würdest, dann kann ich noch ein bisschen vervollständigen. Im Moment, ich bin gerade reingekommen. Gut, dann machen wir das so rum. Danke. Dann sage ich noch kurz, was ich so die letzten zwei Wochen gemacht habe. Ich war einmal auf der AV in Coesfeld, in Dürmen genauer gesagt, mit dem Harald zusammen. Dann habe ich die Podiumsdiskussion gemacht mit Kinderhaus in Münster besucht. Da saß für uns der Daniel auf dem Podium. Dann bin ich jetzt momentan zuständig für die Wahlkampfkoordination im Münsterland. Genau, und auf dem BPT war ich auch. Und so wie die WAKO schreibt, auch eher im Schnittchenbereich tätig gewesen. Und auch ein bisschen Request-Tracker, Umlaufschlüssel-Tickets, sowas. Dann einmal die WAKO, bitte. Ja, ich war auch in der LAFO-Sprechstunde. Ich war am Freitagabend vor dem BPT auf einem mal wieder richtig großen Düsseldorfer Stammtisch. Ich war auf dem BPT, wie du schon sagtest, Marie, hauptsächlich im Schnittchenbereich, abends auch noch kurz in der LGS. Ich war in der AGÖ, habe da ein bisschen mitgemacht und ein paar Tickets und die Umläufe. Vielen Dank. Gibt es irgendwelche Fragen an die Vorstellenden? Dann bitte einmal in den Sprechenraum. Ich hätte nur eine kleine Korrektur. auch wenn der Blickwinkel von Bernd natürlich verständlich ist. Lea war Platz 2 und der Vorsitzende aus dem Saarland war Platz 1 in der Landesliste. Aber Lea hat natürlich mehr Wind gemacht. Ich habe, wenn ich das kurz sagen darf, ich habe den Vorsitzenden nach seinen eher befremdlichen Äußerungen quasi schon rausgerechnet. Meinst du den Bert Rainer Weber? Nee, den Kollegen, der schon im Landtag war. Ja, der war aber nicht Vorsitzender. Also Gerd Rainer Weber war Listenplatz 1 und Lea Laux Listenplatz 2. Nur zur Korrektur. Gut, dann wissen wir es jetzt. Danke für die Korrektur. Fühlt sich der Masch bereit, ein bisschen was zu erzählen? Wenn ihr euch mit möglicher Unvollständigkeit zufrieden gebt für heute, dann lese ich das vor. Groß zu erzählen ist da ja nichts. Dann macht das mal. Ja, Besuch der Vorstandssitzung oder Mitwirken. Vorstandssprechstunde AGÖA, natürlich Bundesparteitag, beide Tage. Sehr intensiv mit ganz, ganz vielen Gesprächen, Podiumsdiskussionen mit Schülern des Kreissport, also nicht des, mit Schülern ausgerichtet vom Kreissport Bund Wesel. Da war auch der Kurt Klein zugegen. Spannende Sache. Diverse Aufstellungsversammlungen, ganz, ganz viele Mails, Tickets, noch mehr Telefonate. Und der Besuch eines Kreiswahlbüros aus Gründen. Wahrscheinlich unvollständig, sorry. Vielen Dank. Wenn es keine Fragen aus dem Zuhörerpublikum gibt an den Landesvorstand, würde ich gerne weitermachen mit den Statistiken. Mitgliederstatistik. Ralf, willst du mal eben kurz was sagen? Ja, was ich da hingeschrieben habe. Ich kann keine liefern, weil es CRM bzw. mein VPN-Zugang nicht läuft. Ich komme nicht dran. So einfach ist die Sache. Gut, dann lassen wir es mal so stehen. Dann einmal die Kontostände, Sparkasse Mülheim, Girokonto, Stand 30.03.2017, 47.547,71 €. Sparkasse Düsseldorf, Girokonto, 30.03.2017 sind aktuell 35.768,07 €. Sparkasse Düsseldorf, Renditekonto, Stand 30.03.2017 sind 270.000 €. Und Sparkasse Düsseldorf Sparbuch, Stand 30.03.2017 sind 10.000 €, 3,23 €. Ja, kurze Anmerkung von mir noch. Ich üblicherweise habe ich ja zugesichert, dass für bis zur Wahl wir die alle 2 Wochen die Stände, die VKV-Stände veröffentlichen. Ich bin leider heute noch nicht dazu gekommen. All die, weil ich auch gerade auch erst reingekommen bin. Ich würde das halt morgen nachreichen. Wenn es brennt für den einen oder anderen VKV, der sein aktuelles Budget nochmal erfragen muss, entweder in das Protokoll und in das Pad gucken, das wird ja eh veröffentlichen, oder noch sicherer, ihr könnt auch jederzeit den aktuellen Stand in der LGS erfragen, in der Regel von 1 Uhr bis 5 Uhr nachmittags. Am besten ist so die Kernzeit von 2 bis 3 Uhr, da solltet ihr den Kollegen in jedem Fall erreichen. Dort könnt ihr auch jederzeit auch zwischen den Vorstandssitzungen die aktuellen Kontostände erfragen. Danke. Danke, Bernd, für den Hinweis. Dann würde ich gerne mit den Terminen weitermachen. Am 1.4.2017 der Aktionstag 300 Stopp CETA TTIP. Am 2.4.2017 wir müssen reden, der Mumble Talk mit Dr. Joachim Paul. Am 5.4.2017, wir müssen reden, Special, der Mumble Talk mit Patrick Schiffer. Am 5.4.2017, Presseeinladung Wahlkampfauftakt in Düsseldorf. Am 23.4.2017, KVT in Köln. Dann kommen auch schon die Landtagswahlen. Am 7.5.2017, die Landtagswahl in Schleswig-Holstein als erstes. Am 14.05.2017 die Landtagswahl in NRW. Vom 16. bis zum 18.06.2017 die Marina in Kassel. Dann steht hier noch, genau, der 10. vom 10. bis zum 11.06.2017 der LPT in Soest im Blauen Saal. Und am 24.09. die Bundestagswahl. Geplant sind noch der vom 2.3. bis zum 3. Nein, vom der 2. bis zum 3.12.2017 LPT in Herne. Das war's soweit. Möchte jemand da was zu sagen zu den Terminen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann Workflow seit der letzten Sitzung. Möchte da jemand was zu sagen? Ich habe da mal eine Frage, ob der Vorstand nicht eventuell den ersten Punkt LAFU-Sprechstunde mit Fraktionen aus dem Workflow rausnehmen will, weil da hat sich jetzt seit langem überhaupt nichts getan. Nochmal welchen Punkt? Das mit der Fraktion ist ja jetzt auch vorbei, von daher. Nur ihr müsst es festlegen, ob wir das rausnehmen sollen aus dem Workflow oder nicht. Ja, nimm's gerne raus. Ja, finde ich auch sinnvoll. Okay, beim nächsten Mal ist er nicht mehr da. Alles klar. Sperrklauselklage, Wiedervorlage aus der letzten Sitzung. Den Stand könnt ihr aus dem Protokoll entnehmen. Ja, da gibt es auch noch zumindest was zu sagen. Also, wir warten im Augenblick auf die Bescheinigung, keine Ahnung, welche Art der Dienstleister, der diese Micropayment-Sachen betreut und dienstleistet quasi, setzt diese, ich weiß gar nicht, was das für eine Bescheinigung ist, das muss ich mal mich erkundigen, der Deutschen Bundesbank voraus, die ist beantragt, das geht alles nur schriftlich. Also da ist nicht, ruf mal kurz an und sag mal, hey, schickt mal zu und so weiter. Das funktioniert alles schriftlich. Die Anträge und Nachfragen sind gestellt. Wir warten jetzt quasi auf Antwort, sobald da was, sobald da das entsprechende eingeht, was da benötigt wird, geht dann der Prozess auch weiter. Danke für das Update. Dann würde ich jetzt gerne mit den Infos der Fraktionen weiter verfahren. Ist jemand da, der etwas dazu erzählen kann? Ja, das könnte ich wohl. Wir liegen eigentlich so im Endspurt. Es finden im Moment die letzten Ausschusssitzungen dieser Legislatur statt. Ist alles so ein bisschen nicht nur jetzt für uns, es sind viele, die halt auch nicht wieder auf den Listen sind in den anderen Parteien und Fraktionen. Hier und da gibt es da ein Sektchen und man verabschiedet sich halt voneinander. Wir haben nächste Woche die letzten 3 Plenartage, die übervoll sind. Mittwoch soll es angeblich bis 24 Uhr gehen. Ich bin mal sehr gespannt. Wir haben noch einige Anträge, ganz gute Anträge, mit denen wir halt auch noch Presse machen werden. Und ansonsten sind in der Fraktion natürlich einige damit beschäftigt, alles das zu sichern, was wir gemacht haben. Ich glaube, das Best-of liegt jetzt in den letzten Zügen. Das soll nächste Woche raus. Ich weiß nicht, ob der Nixus da vielleicht was zu sagen kann. Da sind halt viele Referenten dran, dass es halt nochmal zu unseren Anträgen eine Broschüre gibt, wo halt die wichtigen Anträge nochmal aufgeführt sind. Und ja, ich sag mal, viele gehen natürlich jetzt auch von den parlamentarischen Abläufen in den Wahlkampfmodus oder haben es längst getan. Also ich sag mal, was der Andro gerade erzählt hat, natürlich sprechen wir mehr oder weniger fast täglich in verschiedenen Zusammensetzungen miteinander und planen Dinge beziehungsweise treten irgendwelche Brände aus oder versuchen irgendwelche Dinge voranzutreiben, sodass sich die Arbeit da jetzt für so ein paar Leute doch relativ verändert, weil wie gesagt, parlamentarisch ist Ende nächster Woche einfach Schluss. Vielen Dank. Und es ist noch jemand in den Sprechenraum gekommen. Hast du eine Frage an Moni? Ja, genau. Ich hätte ganz gerne das Best-of für die Infostände. Kommen wir da dran? Ich gehe mal davon aus, dass das so sein wird, sage ich mal, ja. Dann einmal die Sami. Das ist der Proxy. Sorry? Ja, dann der Proxy von Sami. Leg los, Lutz. Gibt es denn wenigstens 2, 3 Beispiele von Anträgen, die ihr gestellt habt in den letzten 5 Jahren, die abgelehnt worden sind und die dann von anderen Fraktionen übernommen worden sind mit leichten Änderungen, wo wir einfach mal ein bisschen draufhauen können und sagen, guck mal, wir wirken. Ich bin an dem Prozess der Erarbeitung nicht beteiligt. Vielleicht kann der Nixus da was zu sagen. Oder Captain Leto, sehe ich auch gerade. Ja, ich weiß, dass der Steffen gerade so einen Pick gebastelt hatte von, ja, ich weiß nicht, ob schon alle sind, aber sehr, sehr vielen Anträgen, die gestellt wurden und abgelehnt wurden. Und jetzt das auch nochmal ergänzen will, um eben die ähnlich übernommen wurden. Also in der Best-of-Geschichte weiß ich nicht, inwiefern das da jetzt auftaucht, aber er ist gerade am Sammeln. Nein, in der Best-of taucht es ja nicht auf. Und deswegen 1, 2 schöne Beispiele, wo sie uns quasi unsere Ideen geklaut haben und dann durchgedrückt haben, was sie vorher abgelehnt haben. Und andere Fraktion kann ja auch nur heißen Regierungsfraktion, ne? Weil die andere Opposition kriegt ja auch nichts durch. Ja, was auch immer. Also ich habe euch mal gerade einen Link reingepackt. Das ist jetzt nicht das Best-of aus der Fraktion. Das wird ja jetzt auch noch kommen. Aber das ist jetzt eine sehr schöne Zusammenfassung auch von einer sehr neutralen Stelle, möchte ich jetzt einfach mal sagen, die das tatsächlich auch mal in Kürze und Würze zusammengefasst hat. Ja, die kenne ich, aber die ist eben nur, was abgelehnt worden ist. Ich möchte gerne Anträge sehen, die wir gestellt haben und abgelehnt wurden und dann von der Regierungsfraktion, einer der beiden, übernommen worden ist. Der Bienenantrag, oder? Nee, der ist sowieso durchgekommen. Okay, bitte, ich weiß nicht, ich kann mal gleich dieses Best-of aufrufen. Das habe ich bis jetzt nur als eine sehr grob auflösende PDF-Version, also auch nicht zum Druck geeignet. Weiß ich nicht, ich schaue mir das gerade mal an. Das Alleraktuellste ist vielleicht unser Antrag zur Kindergrundsicherung. Da gab es einen Entschließungsantrag von Rot-Grün, der ja noch ein paar mehr damit zusammenhängende Bereiche angesprochen hat, aber alles in sehr blumigen Formulierungen hielt und da auch wieder mittelfristig und perspektivisch reingebracht hat. Also das jetzt so aus der schnellen Hand und mehr dann ja vielleicht bald. Ja, kann man das mal gegenüberstellen? Einer reicht ja schon, er muss nur knackig sein. Und wenn das der ist, dann nehme ich den. Bloß ich habe dann ein Argument und sage, guck mal, so haben sie das gemacht. Hallo? Ja, ich höre dich. Das ist schön, dass das jetzt endlich klappt. Okay, also ich kann einen Antrag kann ich nennen, schicken, verbreiten. Das ist ein ganz kleiner, banaler Antrag aus dem Energiebereich. Ist wortgleich, nahezu wortgleich übernommen worden. Wenn das hilft, dann kann ich das gerne verbreiten. Ansonsten nochmal zum Best-of. Ja, das ist ein Arbeit. Montag geht es wahrscheinlich in Druck. 5 Tage, dann wird es fertig sein. Und dann freuen wir uns über jeden KV, der Bedarf anmeldet und werden schauen, dass es so schnell wie möglich zu den KVs kommt oder VKVs, damit sie es im Wahlkampf verwenden können. Okay, aber das Beispiel, was du hast, dann bitte gleich mit dabei. Das macht nämlich Spaß. Okay, ich setze das gerne auf die Liste noch. Das ist ganz banal, aber es ist wirklich Antrag gestellt, wortgleich als Entschließungsantrag übernommen und dann verabschiedet positiv. Danke, Nächstes. Meldet 10.000 Stück Bedarf an. Okay, wir müssen über die Mengen noch reden. Ich glaube, wir haben eine Auflage von 3.000 oder 5.000, die gedruckt werden. Das ist eine 80-seitige Broschüre. Mehr kann ich im Moment dazu nicht sagen. Nächste Woche werden wir uns über die Verteilung und über die Stückzahl, die zur Verfügung gestellt werden kann, sicherlich nochmal unterhalten. Und dann wird das auch in irgendeiner Weise kommuniziert werden. Wird es die auch im Netz geben zum Download? Ich sag mal, das hoffe ich. Bisher haben wir uns ausschließlich mit der klassischen Printversion beschäftigt. Wir schauen, was davon ins Netz geht, ja. Dann müsste der Punkt ja jetzt abgearbeitet sein. Gibt es sonst noch Fragen an die Moni? Dem scheint nicht so zu sein. Moni, möchtest du auch was zur Wahlkampforga erzählen? Ja, das kann ich ganz kurz tun. Also es ist ziemlich viel in Fahrt. Was die Merchandise-Artikel betrifft, was die Plakate betrifft. Gerade ist ja schon der Termin genannt worden, Wahlkampfauftakt. Wir haben uns letzte Woche zusammengesetzt und überlegt, dass wir doch jetzt einen offiziellen Wahlkampfauftakt machen wollen, einfach als Pressetermin vor dem Landtag. Wir wollen einen Bauzaun aufstellen und ein Großplakat wollen, der Michelle und ich dort aufhängen und ich glaube, der ein oder andere Düsseldorfer Direktkandidat sollte auch dabei sein, einfach um diese Chance zu wahren, vielleicht doch noch den ein oder anderen Presseartikel zu bekommen. Die Presse ist dazu eingeladen. Das wird am nächsten Dienstag stattfinden. Wir haben ein Auto angemietet, das jetzt auch noch ein Aufkleber bekommt, wo halt Piraten draufsteht, was wir dann einsetzen können zur Verteilung von Material, aber auch für verschiedene Aktionen. Wir haben uns über Aktionen unterhalten, die wir noch machen wollen. Da ist so einiges im Gange. Wir wollen was zum Thema Videoüberwachung machen. Da planen einige. Wir sind an dem Fernsehspot. Wir sind an dem Hörfunkspot. Also ich sag mal, wir sind ganz gut unterwegs. Es ist halt ziemlich viel zu tun und wie das halt immer so ist, ich glaube, nicht nur bei Piraten, klappt das alles nie so, wie man sich das überlegt hat und viele Dinge müssen sehr, sehr zeitnah dann anders laufen und wir suchen dann nach Lösungen. Aber ich glaube, dass wir so ein Kernteam haben, wo das dann tatsächlich auch funktioniert, dass wir auch ganz schnell noch Dinge lösen können und in der Gegend rumfahren und sehr engagierte Leute haben, die da im Moment unterwegs sind. Vielen Dank. Hat jemand eine Frage bezüglich der Wahlkampforga an Moni? Also ihr müsst dann einfach auch fragen, weil wir waren ja auch gerade unten in der Sprechstunde, da gab es dann irgendwie auch keine Fragen und dann höre ich halt manchmal, ich erfahre ja gar nichts und ich weiß dann manchmal auch gar nicht, was interessant ist und was ich alles kommunizieren soll. Ich will auch nicht immer ellenlange Mails schreiben, also kann ich hier nur nochmal sagen, bitte kommt donnerstags um 7:30, um 8:00 ins Mumble, wenn ihr irgendwas wissen wollt, vielleicht auch einfach nur aus Interesse, nicht weil ihr irgendwelche Probleme habt. Da gibt es nichts, worüber wir nicht sprechen können. Insofern nochmal die herzliche Einladung, kommt einfach und fragt uns. Der Bernd hat eine Wortmeldung dazu. Ja, richtig. Vielen Dank, Marie. Der Bernd hat eine Frage an die Moni. Ja. Und zwar, liebe Moni, du sagtest gerade, es wäre jetzt wohl die letzte Parlamentswoche mit großer Verabschiedung und so weiter. Das heißt, letzte Parlamentswoche, das wäre Anfang, also erste Aprilwoche. Demnach wären bis zur Wahl noch, ich sag mal, über den großen Daumen 4 bis 5 Wochen quasi, die nicht von parlamentarischer Arbeit gestört würden. Ja. Sehe ich denn dann wenigstens alle Fraktionsmitglieder draußen auf der Straße Wahlkämpfen, hier vor Ort und keine Ahnung was, überall? Ich kann dir das nicht versprechen, weil ich mich außerstande sehe, bei jedem Einzelnen morgens vorbeizufahren und ihn einzusammeln. Für eine Handvoll Leute würde ich dafür meine Hand ins Feuer legen. Vielen Dank. Noch jemand eine Frage? Gut, wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich gerne mit den Anträgen weitermachen. Der erste Antrag ist von Kurt Klein. Das ist das Ticket 246764. Der Name lautet Plakate-App, Antrag für die nächste Vorstandssitzung. Mag der Kurt Klein den Antrag einmal vorstellen, solange er hier ist? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann lese ich einmal den Antragstext kurz vor. Der Vorstand möge Folgendes beschließen. Für die Vor- und Nachbereitung der Landtags- und Bundestagswahlen 2017 stellt der LVNRW zeitgerecht die bewährte Plakate-App über die Parteiserver zur Verfügung. Die Begründung lese ich jetzt nicht dazu vor. Möchte da jemand was zu sagen? Ja, dann kommt jetzt meine Stunde mal wieder, weil ab und zu habe ich ja auch was zu sagen. Ja, ich hatte im Ticket, hatte ich das schon vermerkt, mit deutlichen Worten. Also die Piratenplakate, Karte war nie weg. Die ist schon immer da. Ich habe unten auch schon mal den Link, wo man per Computer locker drauf zugreifen kann. Unten reingestellt. Die Anmeldung funktioniert genau wie früher. Wenn man seinen Account noch weiß, geht's. Wenn nicht, muss man Passwort eben neu anfordern. Die passenden Apps dazu, die man braucht, um die Plakate einzubuchen, gibt's im Play Store, gibt's meines Wissens auch im Apple Store und ich selbst habe ein Nokia Microsoft Handy und habe sie auch drauf. Also, sie war nie weg. Daran wurde auch gearbeitet. Die Sachen, die da drin waren, sind alle gesichert worden und auch schön aufbewahrt worden. Es ist absolut nichts passiert. Der gleiche Stand wie 13, 14 ist erhalten. Was da noch in der Begründung dann drin stand vom Kurt, dass da zusätzliche Sachen eingebaut werden sollen, wie beispielsweise Infostände, Stammtische oder ähnliches, Veranstaltungen, ist etwas problematisch, da A, personalmäßig der Daniel Jäger mit einem weiteren Piraten daran alleine arbeitet und einige Sachen teilweise drin waren, die aber die Performance der Karte so runtergezogen haben, dass man kaum noch damit wirklich plakatieren konnte. Deshalb haben sie das erstmal wieder rausgenommen. Das ist so der aktuelle Stand der Dinge. Hat da jemand Fragen zu? Ja, ich wollte noch hinzufügen, ich habe vorhin, wir hatten das im Wahlkampf-Mumble, da war der Kurt noch, habe ich das kurz mit ihm angesprochen. So wie ich das gehört habe, ist es im iPhone Store momentan wohl nicht verfügbar. Da werde ich den Daniel nochmal drauf ansprechen. Oder kannst du? Du siehst ihn wahrscheinlich öfter als ich. Und wo er halt noch nachfragen wollte, ist, ob wir das nicht ein bisschen mehr propagieren könnten noch. So ein kleines How-To sollten wir da vielleicht mal irgendwie den Daniel verfassen lassen, dass wir dann auf die Smartgerecht-Seite stellen können mit den Download-Links und das damit vielleicht ein bisschen bekannter machen. Also eine Hilfe ist da drin, also das How-To. Und ja, man kann das im Smartgerecht-Shop verlinken, ja. Kann man machen, muss dann da einer einfügen, den Link, ne? Wie gesagt, den Standardlink für PC-Version habe ich reingeschrieben. Apple Store kann ich in Daniel fragen, kannst du aber auch machen. Der ist im Moment sowieso zu Hause, also weniger bei mir in der Wohnung. Und da kannst du ihn auch anschreiben, das ist egal, wer das für uns bald macht. Alles klar. Dann kennt denn jeder diese Karte? Ich glaube, der Andreas wollte was sagen. Ja, ich wollte sagen, ich versuche gerade mich anzumelden. Ich brauche dazu offensichtlich eine Piraten-E-Mail-Adresse, die mir die Technik aber seit einem halben Jahr nicht zur Verfügung stellt. Im iPhone Store habe ich eben selber geguckt und habe dort die App als nicht mehr existent angezeigt bekommen. Damit wäre ich nicht in der Lage, dieses zu nutzen. Ja, das mit der Technik und Mailadressen anlegen ist tatsächlich im Moment ein Problem. Die haben aber Samstag ein großes Treffen, wo die Arbeit neu organisiert werden soll. Und danach sollte auch das dann wieder klappen. Wie gesagt, zum Thema Apple Store werde ich den Daniel fragen, sobald ich ihn sehe. Ihr könnt ja wahrscheinlich auch mit dem Daniel darüber sprechen, ob eine Piraten-NRW-Adresse zwingend erforderlich ist. Da lässt sich bestimmt auch noch was machen. Ja, ich glaube, das ist damals tatsächlich absichtlich so vorgesehen gewesen, weil sich sonst tatsächlich jeder anmelden kann ans System und Plakate, die eingestellt worden sind, auch wieder rauslöschen kann. Gut, dann bitte einmal der Orange Bay. Ja, ich wollte kurz ergänzen, weil ich hatte Daniel auf dem BPT getroffen, haben wir auch darüber gesprochen, auch das Thema Apple Store. Also es gibt aktuell keine iPhone, iPad oder sonst wie Apple-Variante. Der kümmert sich auch hauptsächlich um die Web-Version, das heißt also der Link, der jetzt hier angegeben ist, Bedienung über Browser. Er meinte, das funktioniert sehr gut, er empfiehlt das. Er kann auch zu der Android-Version, die es da jetzt gerade im Play Store gibt, auch nicht so viel sagen, ob das, weil er kann halt nicht alles parallel pflegen. Er kümmert sich um die Web-Version der Karte und meinte, das geht halt sehr gut, ist optimiert vom Code her und bittet eigentlich alle, die Karte über den Browser halt zu verwenden. Was übrigens auch übers Handy gehen soll, meines Wissens. Ja, natürlich. Meist am Browser auf dem Handy, logisch. Gut, dann können wir zur Abstimmung kommen. Ich fange mal von unten. Ich glaube, das ist nicht zum Abstimmen, das können wir als behandelt ablegen. Okay, dann kommen wir zum nächsten Antrag. Der Antragsteller ist Stefan Borgäfe. Die Ticketnummer lautet 247179 und der Titel des Antrags lautet Antrag auf Beauftragung zur Mitgliederaktivierung für den Wahlkampf. Ist der Stautenbach dazu etwas erzählen? Dies scheint nicht der Fall zu sein, dann lese ich mal kurz vor. Der Vorstand möge beschließen, Stefan Borgreffe mit der Mitgliederaktivierung für den Wahlkampf zu beauftragen und ihm Zugang zu den Mitgliederdateien zu ermöglichen. Das ist der Inhalt des Antrags. Dann bitte ich einmal um Redebeiträge. Ja, leg ich wieder los. Ich bin ja der dafür zuständig wäre, die Sachen rauszurücken. Unten in der Begründung hat er noch mit reingeschrieben, dass der Dennis und der Andro da auch genaueres wissen, was da an Daten rausgegeben werden soll und was damit gemacht werden soll. Es lag schon mal ein ähnlicher Antrag vor, wo ich klar gesagt habe, nein, die Daten gibt es von mir nicht für diese Zwecke, weil nicht sichergestellt werden kann, dass datenschutzrechtlich das so eingehalten werden kann, wie das bei uns in der Satzung so vorgesehen ist und insbesondere auch, was die Leute bei uns unterschrieben haben, wofür sie ihre Daten, ihre persönlichen Daten freigeben. Unter anderem ging es da auch um Telefonnummern. Ich wüsste jetzt keinen von uns, der irgendwo auf seinem Mitgliedsantrag unterschrieben hat, dass er freiwillig seine Telefonnummer in die Welt herausgeben möchte. Und dementsprechend ist meine Einstellung dazu, ich gebe die Daten nicht raus. Sollte ein Datenschutzbeauftragter, Land, Bund oder Ähnliches kommen und sagen, nee, Ralf, das ist total okay, kann ich da ohne weiteres Meinung ändern. Ja, ich schließe mich dem Ralf da jetzt gerne mal an, zumal in keinster Weise eingeschränkt ist, um welche Daten es sich handeln soll. Weder quantitativ noch qualitativ. Der erste Teil des Antrages lautet, der Vorstand möge beschließen, Stefan mit der Mitgliederaktivierung zu beauftragen. Da kann ich gerne mitgehen. Den zweiten hätte ich gerne spezifiziert, erläutert, wie auch immer. Leider ist Stefan nicht da, wollen wir den schieben. Ist ein bisschen spät für die Mitgliederaktivierung, können wir also nicht schieben. Können wir den splitten? Marie, jemand ist im Sprechenraum. Sorry, die Moni einmal, die war vorhin schon drin. Andreas war vorher, Entschuldigung. Ich lasse der Moni gerne den Vortritt. Nee, mach ruhig. Okay, wir haben in der Mitgliederaktivierung das Ziel, die Mitglieder anzurufen und dort zu fragen, inwieweit sie bereit sind, uns im Wahlkampf zu unterstützen, wie viel Zeit sie bereit wären einzubringen und Ähnliches. Das ist in der Mitgliederaktivierung seit, ich weiß nicht wie lange, weil das stand schon im Pad drin, bevor ich dazu kam, eigentlich ein Thema, was gemacht werden sollte. In den einzelnen Kreisen soll das geschehen. Und das war die Zielsetzung dabei. Das heißt, es ist also kein neues Thema, sondern es ist bekannt. Und ja, das wollte ich dazu anmerken. Dankeschön. Dann Adimoni. Ja, zwei Sachen. Erstens braucht der Vorstand diese Beauftragung nicht beschließen, weil wir das vom Wahlkampfteam tatsächlich ja so gemacht haben, dass wir Teams gebildet haben, ohne dass es dafür eine Beauftragung gab. Wenn wir jetzt anfangen, dass der Landesvorstand wieder beschließt, wer da beauftragt ist, glaube ich, kriegen wir große Probleme mit allen, die in diesem Wahlkampfteam sehr aktiv unterwegs sind. Ist das eine. Das andere, ich kann das Argument nachverstehen, aber dann habe ich eine Frage an den Masch und an den Harald, weil ich sag mal, das war ja im Grunde, als ihr in dieser Mitgliederaktivierungsgruppe, ihr habt die ja im Grunde, sag ich mal, mehr oder weniger gegründet, war das ja im Grunde euer Anliegen, genau das zu tun, nämlich über Telefonkontakt. Das war ja der Plan, über Telefonkontakt, sag ich mal, Leute zu aktivieren. Dann muss man an dieser Stelle dann vielleicht auch fairerweise sagen, wir wollen das jetzt nicht mehr. Aber es steht halt immer noch als Aufgabe für diese Gruppe da. Und da hätte ich dann gerne gehört, ob ihr das immer noch so seht, dass das sinnvoll ist. Ja, ich habe ja schon WM angemeldet, Marie, darf ich? Ja, gerne. Deshalb habe ich ja eben ausgeführt, dass in dem Antrag weder qualitativ noch quantitativ ausgeführt ist, um was es sich jetzt genau handelt. Das, was Stefan da beantragt, das lebt die Gruppe Mitgliederaktivierung tatsächlich jetzt schon und Stefan im Rahmen seines KVs ja auch schon. Ich stehe da nach wie vor hinter, ich bin ein Freund davon, aber ich bin auch ein Freund davon, möglichst reduziert mit den Daten umzugehen und das macht mir bei dem Antrag ein bisschen Bauchschmerzen. Ich bin völlig bei dir, Moni, wenn wir das so wie bis jetzt betrieben weiterlaufen ließen, das können wir nämlich, wie du schon ausgeführt hast, brauchen wir diesen Antrag überhaupt nicht. So, dann einmal Ralf und danach Andrew. Ja, von meiner Seite dazu jetzt, wenn das über Kreise laufen soll, die Kreisvorsitzenden oder auch Büropiraten können jederzeit ihre Daten bei mir anrufen und wenn sie dann meinen, sie müssen die Leute anrufen und fragen, ob sie mithelfen wollen oder ähnliches, ist das ihnen überlassen. Das ist ihr eigener Datenschutzkram, aber ich werde nicht die gesamten Landesverbandsdaten on tack mit sämtlichen Kontaktadressen rausgeben. Andro, bitte. Ja, da steht ja drin, ich weiß Bescheid und im Grunde genommen, ja, wir haben darüber gesprochen, auch mit dem Andreas habe ich darüber schon gesprochen. Wir haben ja noch eine Alternative, ich bin jetzt ein bisschen von dem Antrag selbst überrascht, das hätten wir tatsächlich, wie Moni sagte, nicht über einen Antrag machen müssen, weder das mit der Beauftragung, zum einen, wie Moni das begründet hat ja schon, zum anderen auch mit den Daten, also im Prinzip geht es ja darum, dass man die ich sage immer Vortänzer, in den jeweiligen Kreisen erwischt und das sind nicht selten die Kandidaten, die dann als Direktkandidaten aufgestellt worden sind und da haben wir ja noch ein Alternativtool. Als diese Aufgabe noch quasi zentral beim Andreas gelagert war, hat der halt gesagt, er hätte Probleme mit dem Redmine, das wir haben. Das möchte er nicht, weil er schon zu viele Tools hat und das tatsächlich einfach sehr aufwendig würde, was ich jetzt auch irgendwo nachvollziehen kann. Aber wir bräuchten dem Stefan eigentlich nur dieses Redmine zur Verfügung stellen. Da sind nämlich die ganzen Kontaktdaten der Direktkandidaten und die Telefonnummern zu fast 100% auch drin. Und das sind halt Daten, die haben die Leute freiwillig als Kontaktdaten für solche Zwecke angegeben. Ich denke mal, das ist, wenn man die alle abtelefoniert, schon reichlich. Und da kriegt man dann eventuell eben auch noch die Telefonnummern einfach durch den direkten Kontakt von weiteren, falls er wirklich damit fertig wird. Aber ich denke, man kann mit dem Redmine da zumindest schon mal gut starten, wenn er das fertig hat und dann immer noch irgendwo den Bedarf hat, ganz viele Leute anzurufen, kann man tatsächlich auf anderem Wege noch gucken, ob man nicht ansprechbare Leute auch anderweitig findet. Danke, Andro. Der Andreas war gerade im Sprechenraum. Möchtest du noch dazu sagen? Ja, ich würde schon gerne was sagen. Also meine Wortmeldung? Wie bitte? Ich hatte eine Wortmeldung gegeben. Das habe ich gesehen, aber ich konnte nicht genau sagen, ob erst der Andreas im Sprechenraum war oder du die Wortmeldung geschrieben hast. Dann mach du erst, Andreas. Ich schließe mich hinten an. Okay. Ja, also dass wir von der Mitgliederaktivierung da viel tun. Ich sehe im Pad zumindest davon nichts. Wir kriegen die Regionalkonferenzen nicht an den Start. Die Leute, die in ihren Kreisen die Telefonate machen sollten, da sehe ich nicht, dass sich irgendwas tut. Deshalb war der Gedanke, der Stefan ist jetzt, ich sag mal, fulltime oder fast fulltime verfügbar für die Partei. Und kann da jetzt aktiv werden und auch größer das Ganze aufsetzen, weil er einfach mehr Zeit investieren kann. Deshalb wäre also schon vielleicht, ja, der Gedanke, dass man das da ein bisschen zentralisiert und auf die Straße jetzt auch bringt, weil wir haben einfach die Zeit nicht. Uns läuft die Zeit weg und wir kommen an die Leute einfach nicht ran. So, Masch, jetzt darfst du. Okay, ich komme nochmal auf Andro zurück. Du bietest da einen Workaround an, der sicherlich hilfreich ist, aber die Mitgliederaktivierung geht ja genau darum, die Mitglieder zu aktivieren. Und der Personenkreis, von dem du gesprochen hast, den wir aus dem Redmine heraus anbieten können, handelt sich ja schon um aktive Personen. Insofern ist das für den Stefan sicherlich nicht hinreichend. Er hatte andere Vorstellungen. Aber ich wiederhole noch einmal, wir haben das im Team Mitgliederaktivierung besprochen. Der Stefan ist dabei. Wir brauchen diesen Antrag nicht. Ich bin da voll beim Ralf. Den kompletten Datensatz werden wir nicht rausgeben. Fallweise begründet. Müssen wir halt drüber reden. Gut, dann können wir jetzt zur Abstimmung kommen. Harald? Dagegen. Ich bin auch dagegen. Masch? Dagegen. Andro? Dagegen. Dennis? Enthaltung. Ralf? Dagegen. Starrabe? Ist anscheinend nicht da. Bernd? Enthaltung. Und Vaku? Dagegen. Gut, damit Antrag abgelehnt. Ich bitte, kleiner Zusatz, im Protokoll nochmal die Begründung auszuführen für die nicht, oder sagen wir es mal so, für die geringe Notwendigkeit dieses Antrages, die von Datenschutzüberlegungen überwogen wird. Danke für die Anmerkung. Dann würde ich jetzt gerne mit dem nächsten Antrag weitermachen. Darf ich noch einen Satz dazu sagen? Gerne. Also ich sage dann jetzt aber auch ganz klar, dass wir dieses Projekt dann jetzt an dieser Stelle einstellen. Weil das, ne, das macht keinen Sinn. Das verschwendet dann Zeit und Ressourcen. Dann ist das einfach nicht möglich aus datenschutzrechtlichen Dingen. Das verstehe ich auch. Ich bin da auch kein Böse drüber. Aber wir werden jetzt keine weiteren Dinge unternehmen, um das noch irgendwie zu ändern. Das ist dann einfach gelaufen. Ich würde dich bitten, Moni, das nochmal zu überdenken und vielleicht nochmal ein Gespräch zu suchen. Das können wir gleich gerne tun oder gerne auch morgen früh oder zu einem Zeitpunkt, der dir lieb ist. Baku hat noch eine Wort. Ja, danke Marie. Also ich war ja auch in diesem Team Mitgliederaktivierung und ich hatte das eigentlich von Anfang an so verstanden, dass diese Keyperson, ob das jetzt Kandidaten sind oder Vorstände oder Büropiraten, dass denen halt eben Dinge an die Hand gegeben werden, dass die für sich selber entscheiden können, wie sie ihre Mitglieder vor Ort aktivieren. Was Herr Ralf auch gesagt hat, dass diese Menschen eben auch dann den Teil der Daten bekommen, wie sie den auch immer bekommen zu jeder Akkreditierung. Und nicht, dass es irgendwie andere gibt, die dann, was weiß ich, was über Riesendatensätze verfügen. Vielleicht nur noch das mal so als Hinweis, dass man ja das einfach auch runterbrechen kann, dass man einfach mal versuchen kann, die anderen noch zu kontaktieren, denen zu sagen, bitte schaut, dass ihr irgendwie die Leute vor Ort aktiviert und denen ein paar Sachen dazu an die Hand gibt. Danke für den Hinweis. Dann würde ich gerne mit dem nächsten Antrag weitermachen. Ein Finanzantrag. Ticketnummer ist die 247411. Der Name lautet Wahlkampfmittel für den VKV Hochsauerlandkreis. Antragsteller ist der Mike, Unterstützer Florian und Daniel. Ist der Mike zufällig hier oder der Florian oder der Daniel? Dem scheint nicht so zu sein. Dann lese ich kurz vor. Der Vorstand möge beschließen, aus dem Budget des VKV Hochsauerlandkreis 2 zu geben für Wahlkampfmittel. Wir würden gerne 220 Euro beantragen, um dafür Holzgrillzangen als Giveaways zu bestellen. Die Grillzangen werden vor Verteilung von uns mit einem vorhandenen Piratenpartei Brandeisen weiter bearbeitet. Gibt es dazu Wortmeldungen? Ich finde das eine gute Idee, sollen Sie machen. Ja, ich wollte nur sagen, das ist eigentlich ein formvollendeter VKV-Antrag aus meiner Sicht und der ist aber halt erst vorgestern reingekommen und deswegen im Umlauf nicht durchgegangen. Also meines Erachtens können wir den durchwinken. Und der Bernd möchte noch was dazu sagen? Ja, ich würde mich nachher freuen über ein Foto eines, wie nennen die das, einer bearbeiteten Grillzange. Das Foto betrachte ich als unerlässlich in dem Fall. Das lässt sich mit Sicherheit einrichten. Das hoffe ich. Dann würde ich gerne einmal abstimmen. Harald? Dafür. Ich bin auch dafür. Masch? Dafür. Andro? Ich hätte gern nicht nur ein Foto davon, ich hätte gern auch eine damit gegrillte Wurst und ich bin dafür. Dennis? Ja, ich bin dafür. Ralf? Dafür. Starrabe ist wahrscheinlich noch nicht wieder da. Dann der Bernd? Der steht schon als dafür drin. Und Vaku? Dafür. Dann ist der Eintrag einstimmig abgenommen. Genau, noch ein Finanzantrag. Ticketnummer 247484 aus dem VKV Paderborn. Und der Titel lautet VKV Paderborn Wahlkampfkosten. Antragsteller. Du hast einen übersprungen. Genau, es gibt nämlich noch einen zweiten aus dem Hochsauerlandkreis. Gleiches Problem ist erst vorgestern reingekommen. Sorry, habe ich übersehen. Dann machen wir erst den. Das ist dann die Ticketnummer 247416, Werbekosten für den VKV Hochsauerlandkreis. Antragsteller wieder der Mike, Unterstützer Florian Daniel. Der Antragstext lautet, der Vorstand möge beschließen, aus dem Budget des VKV Hochsauerlandkreis maximal 100 Euro für Werbekosten freizugeben. Wir möchten maximal 100 Euro aus unserem VKV beantragen, um über unsere Facebook-Seite Werbung schalten zu können. Gibt es dazu Redebeiträge? Ja, ich kann das nur empfehlen. Also letztendlich aus dem Social-Media-Team haben wir ja schon gute Erfahrungen berichtet bekommen. Wir machen es auch, ich habe es teilweise bei uns in Oberhausen aus eigener Kasse auch schon mal gemacht. Ich halte das grundsätzlich für eine gute Sache. Alles klar, dann können wir jetzt abstimmen. Gibt es irgendjemanden, der dagegen ist? Gut, dann ist der Antrag einstimmig angenommen. Enthaltung? Sorry, Enthaltung? Gibt es eine Enthaltung? Nein, okay, ich wollte mich nicht enthalten. Ich wollte nur zur Aufforderung, auch nach Enthaltung zu fragen. Danke für den Tipp. So, dann kommen wir aber jetzt zu dem Finanzantrag aus dem VKV Paderborn. Ticketnummer war die 247484. Der Titel lautet Wahlkampfkosten. Antragsteller ist die Sami. Unterstützer Arndt und Xalxano. Genau, Sami oder Lutz, möchtest du einmal vorstellen? Der Xalxano. Wie bitte? Jetzt haben wir nichts mehr. Sabine hat ja eine Veränderung noch kurzfristig reingereicht, die Vaku dankenswerterweise ja auch eingestellt hat. Ansonsten, wir bitten um Zustimmung. noch kurz für Anwesenden hier beschreiben, worum es in dem Antrag geht? Ja, wir haben Flyer, wir haben Kurzwahlprogramm, wir haben Hohlklammerplakate und wir haben ein großes Plakat, was 3 Wochen lang an exponierter Stelle in Paderborn ausgestellt werden wird. Und da ist auch unser Layout, so wie es smartgerecht sein soll, mit drin. Und das ist in dem Preis mit drin. Vielen Dank. Der Bernd hat einmal eine Wortmeldung. Ja, Lutz, 2 Fragen. Einmal, habe ich das richtig verstanden, dieses Großplakat kostet inklusive Aufhängzeit oder Standzeit, wie auch immer, für 3 Wochen 850 Euro. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, was meint ihr mit Shop? Ist das der P-Shop oder ist das der Shop, den diese Wahlkampforga jetzt aufgezogen hat oder empfohlen hat? Erste Frage, Antwort ist jawohl, das ist ein Großplakat, was da 3 Wochen aufgestellt wird mit allem drum und dran. Zweite Frage, es ist der Shop, wo eigentlich 3 Leute unterschreiben sollten. Sabine hat aber den Link nicht gefunden, wo sie die anderen beiden Namen eintragen soll. Deswegen müssen wir das hier auf diese Art und Weise machen. Okay, kurze Nachbemerkung. Auch hier, ich würde mich freuen über ein Foto mit diesem Großplakat. Das finde ich sehr interessant. Da würde ich einfach mich freuen, wenn ihr das, sobald das Ding steht, irgendwie uns zukommen lassen könntet. Aber selbstverständlich, das wollen wir ja selber haben. Dachte ich mir. Danke. Also von den Kosten her ist das ein klassischer Wesselmann. Was bitte ist ein Wesselmann? Das sind die Großplakate, die CDU stellt in die Kosten halt immer 700 bis 800 Euro für so eine Wahlkampfzeit. Aha. Masch, bitte. Ja, ich würde den Xalxano noch bitten, klarzustellen, dass es sich so verhält, wie ich es auffasse. Die 2000 Euro Wahlkampfbudget gehen über die schon quasi verausgabten 1902,67 Euro hinaus, sind also zusätzlich. Ist das so, Lutz? Nein, das sind natürlich diese genau 1902,67 und da kommen noch 32 Euro zu, die wir an die Stadt bezahlen müssen, damit wir jeden Samstag einen Stand machen können. Und dann liegen wir ungefähr bei 2000 Euro. Danke für die Klarstellung. Vaku, bitte. Ja, Lutz hat die Frage eigentlich schon beantwortet, die ich eingangs stellen wollte, aber jetzt dann die Frage an Andro, weil diese 1902 Euro sind doch wahrscheinlich, also wie wird das jetzt berechnet? Also Sami hat da jetzt die Unterstützer nicht eingetragen, schwebt das jetzt irgendwo in der Luft? Ja, da wollte ich mich gerade zu äußern. Also dankenswerterweise hat sie die Bestellnummern mit dazu geschrieben und das sind tatsächlich Bestellnummern, die nicht für die VKVs rausgegangen sind und das deckt sich dann mit der Aussage, sie hat nicht die Stelle gefunden, wo sie die Unterstützer eintragen kann. Sie hat bei der Auswahl offensichtlich einen VK einen KV angeklickt, dass sie KV ist. Dann wird das nämlich nicht abgefragt. Und dann weiß ich aber, wo ich das finde. Und das können wir dann eben, ja, das können wir dann anders machen. Würdest du das reparieren? Das würde ich so reparieren, ja. Hervorragend, herzlichen Dank. Gut, gibt es sonst noch Redebeiträge? Dann würde ich gerne abstimmen. Gibt es Gegenstimmen oder Enthaltung? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Dann ist der Antrag ebenfalls angenommen. Dankeschön. Genau, dann gibt es noch einige Umlaufbeschlüsse, die wir seit der letzten Landesvorstandssitzung beschlossen haben. Das ist einmal Ticket 246278, ein Mitgliedsantrag. Genau, dafür waren Ralf, Vaku, Andro, Harald und Masch. Ein weiterer Mitgliedsantrag, Ticket Nummer 246279. Dafür waren Ralf, Vaku, Andro, Harald, Masch und Stahlrabe und Bernd. Noch ein weiterer Mitgliedsantrag ist die Ticket Nummer 244840. Da haben Ralf, Stara, Bewako, Harald und Masch abgestimmt dafür. Ein weiterer Mitgliedsantrag mit der Ticketnummer 246774. Dafür waren Ralf, Andro, Masch, Vaku, Stahlrabe und Harald. Dann gab es noch einen Finanzantrag mit der Ticketnummer 246526 aus dem VKV Wuppertal. Der wurde auch angenommen, einstimmig. Ein weiterer Finanzantrag mit der Ticketnummer 246968, Budgetwahlkampf. Dieser wurde ebenfalls von uns positiv abgestimmt. Dann noch ein Finanzantrag mit der Ticketnummer 244816. Da waren auch alle dafür. Dann gab es noch einen Mitgliedsantrag mit der Ticketnummer 247096. Genau. Da waren auch alle dafür. Ein weiterer Finanzantrag mit der Ticketnummer 246591. Der wurde ebenfalls einstimmig angenommen. Noch ein Finanzantrag mit der Ticketnummer 246593. Der auch einstimmig angenommen wurde. Und das war es soweit mit den Umlaufbeschlüssen. Und dann würden wir einmal zum Thema Sonstiges kommen. Gibt es da etwas zu besprechen? Ja, Moment mal. Also bevor wir zu Sonstiges kommen, ich hatte heute Nachmittag noch einen Antrag reingereicht, der es offensichtlich nicht mehr auf die Tagesordnung geschafft hat, der aber wichtig wäre, halt eben auch hier in dem Protokoll aufzutauchen. Bernd, ich bin schuld. Ja, du hast recht. Hast du eine Nummer? Nee, habe ich jetzt leider auch nicht hier zur Hand. Keine Ahnung. Sonst aber du kannst das schon mal erzählen. Ja, sonst würde ich das erklären, weil das muss erklärt werden und das ist auch wichtig. Das handelt sich hier um einen Beschluss des Landesschatzmeisters NRW, den er auch berechtigterweise alleine treffen darf. Und zwar aufgrund des mit dem Hintergrund des Paragraphen 17 aus der Finanzordnung der Satzung der Piratenpartei NRW unterliegen die Finanzmittel oder alle Zuweisungen aus Finanzmitteln einem Rückstellungs- oder Zurückbehaltungsrecht des Landesschatzmeisters. Ich übe dieses Zurückbehaltungsrecht hiermit aus, dass nichts anderes wird oder sagt dieser Beschluss auch, der zur Kenntnis an den Vorstand gegangen ist, allein zur Protokollierung. Der Grund für diese Zurückbehaltung oder anders, was bedeutet das erstmal für die einzelnen VKVs und Kreisverbände? Das bedeutet, dass mindestens aus Parteienfinanzierung im Augenblick keine Zuflüsse zu erwarten sind für die KVs. Wir werden diese Überweisungen, die bereits ausgerechnet sind und vorliegen, vorerst nicht durchführen. Normalerweise bedeutet das auch, dass auch Mitgliedsbeiträge üblicherweise nicht durchgeleitet werden. Da der Bund aber direkt an die KVs überweist, was meiner Meinung nach eh satzungswidrig ist, aber das klären wir an anderer Stelle, sind die für das erste Quartal bereits eingegangen. Warum mache ich von diesem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch? Das liegt an der Tatsache, dass wir A, einen Landtagswahlkampf haben in diesem Jahr, B, einen Bundestagswahlkampf haben in diesem Jahr, mit im Augenblick noch nicht klar quantifizierbaren Kosten. Wir haben zudem eine Landtagswahl, deren Ergebnis, dass die Parteienfinanzierung in erheblichem Maße beeinflusst oder vielmehr sogar in elementarer Weise beeinflusst. Wie ihr wisst, ab 1% erhalten wir Parteienfinanzierung. Unter 1% gibt es für das Land nichts mehr. Selbst mit 1% sind die, können wir keine Sprünge machen. Es würde zumindest aber mal reichen, um zumindest mal Grundaufwendungen zu begleichen. Es ist im Augenblick nicht absehbar und auch nicht ehrlicherweise seriös einplanbar, dass wir diese Parteienfinanzierung erreichen. Darüber hinaus werden wir Rückzahlungen noch für die Vorjahre leisten müssen an Parteienfinanzierung, sowie auch für das Jahr 2017 dann nochmal. Auch hier ist die Höhe im Augenblick nicht absehbar. Der Landesvorstand respektive der Landesschatzmeister muss jedoch als allererstes die Zahlungsfähigkeit des Landesverbandes sicherstellen. Und bevor ich nicht einen klaren eine klare Übersicht über die tatsächlich entstandenen und noch entstehenden Aufwendungen habe, die der Leidenesvorstand in zumindest diesem Jahr respektive im nächsten Jahr, das ist dann auch relativ leicht ableitbar, begleichen muss, zahlen muss, muss ich leider dieses Zurückbereitungsrecht ausüben. Sobald die Situation so ist, dass wir verlässlich planen können, was auf uns zukommt, wird es selbstverständlich nachgeholt, wird es entsprechend auch verrechnet werden. Aber bis dahin bitte ich auch um Verständnis, dass neben Wahlkampf auch noch andere Verpflichtungen Priorität haben. Das wäre es erstmal von mir. Bitte sehr, Fragen. Marsch? Ja, lieber Bernd, danke für die Ausführungen. Wir haben vor einiger Zeit beschlossen, dass wir den VKVs, die ihre Mittel wegen ihrer durchgehend guten Arbeit in Anführungszeichen ausgegeben haben und vielleicht jetzt im Wahlkampf ein bisschen kurz sind, unter die Arme greifen wollen und denen in irgendeiner Weise Mittel zur Verfügung stellen. Jetzt höre ich, dass den VKVs durchgehend ein Teil der ihnen zustehenden Mittel vorübergehend zumindest nicht ausgeschüttet wird. Wie kommen wir aus diesem Zwiespalt raus? Ja, vielen Dank für die Frage, Masch. Das ist insoweit kein Zwiespalt. Also grundsätzlich, dem wird das auch nicht ausgeschüttet, sondern zugeschrieben oder gut geschrieben vielmehr. Die VKVs verfügen natürlich noch über Budget, sprich Gutschriften aus den vergangenen Jahren. Das haben sie weiterhin. Sollten KVs tatsächlich so finanziell kurzatmig werden, dann springt natürlich genau dafür der Landesverband ein. Und die erhalten selbstverständlich dann eben entsprechende Vorabzahlungen, was später mit den Budgets verrechnet werden. Wenn jetzt allerdings der Effekt ist, dass jeder sagt, ach ja gut, dann ist ja egal, ob wir jetzt auf quasi offiziellem Budgetweg an unser Geld kommen oder aber über den Dreh, dass wir sagen, naja, wir brauchen dringend Geld und haben alles ausgeben, die VKVs haben noch Budget. Das funktioniert nicht. Nochmal, für mich ist auch Priorität und oberste Priorität noch vor Wahlkampf, das sage ich ganz klar, dass die Zahlungsfähigkeit des Landesverbandes aufrechterhalten wird. Das, was möglich ist für KVs und für VKVs, die möglicherweise bei denen möglicherweise das Budget enger wird, den können wir natürlich selbstverständlich nach wie vor unter die Arme greifen gegen Verrechnung auf das normale, auf die normale Summe. Von daher ist da erstmal nichts zu befürchten. Es geht nur darum, dass ich im Augenblick größere Abflüsse, was das nämlich wäre an KVs oder Budgetabflüsse an VKVs, schlicht und ergreifend erstmal vermeiden muss, bis wir mindestens mal ein Wahlergebnis in NRW haben. Ja, Radolf Fahle, ich habe das ja wohl gesehen. Was kein Spaß ist, ist vielmehr, dass mit Worten wie Insolvenzverschleppung hier rumgeschmissen wird. Ich sage das nochmal ganz offiziell, da verstehe ich in der Tat auch wenig Spaß. Der Landesverband NRW ist fernab davon, insolvent zu sein oder auch nur in der Gefahr, in eine Insolvenz zu kommen. Gleichwohl muss ich schlicht und ergreifend sicherstellen, dass das auch in Zukunft nicht passiert. Das hat nichts damit zu tun, das möchte ich mal ganz deutlich nochmal sagen, das hat nichts damit zu tun, dass wir möglicherweise am Rande einer Insolvenz oder am Rande einer Pleite, einer Zahlungsunfähigkeit, was auch immer sind. Ihr seht das an den Kontoständen. Auf diesen Kontoständen liegen bis auf die Budgets keinerlei weitere Verpflichtungen. Und das heißt also, wenn wir im Augenblick sämtliche Zahlungen stoppen, dann können wir noch Jahre locker davon existieren. Aber wir wollen ja auch Wahlkampf machen. Deswegen habt bitte alle Verständnis dafür, dass wir hier ein wenig oder dass die Schatzmeisterei hier etwas steuernd eingreifen muss. Vielen Dank. Nee, ging nicht. Ah ja, du hast recht, alles klar. Dann habe ich nichts gesagt. Bitte das völlig aus Aufzeichnung zu streichen. Ja, aber trotzdem, ist ja egal. Über solche Sachen wird diskutiert und so weiter. Und da verstehe ich in der Tat dann auch wenig Spaß, weil sowas verselbstständigt sich dann sehr, sehr schnell. Okay, danke Bernd. Gibt es dazu noch Anmerkungen oder Fragen? Ja, noch einen Nachtrag von mir. Und zwar, es gibt eine förmliche Beschlussvorlage, die dann noch ja, weiß ich nicht, in die Tagesordnung, ins Protokoll oder was auch immer eingefügt wird, per Umlauf oder was auch immer. Wie gesagt, dazu ist nicht der Beschluss eines oder der Landesvorstand komplett Beschluss erforderlich, sondern das ist für den Vorstand zur Kenntnisnahme und vor allen Dingen für sämtliche Mitglieder zur Kenntnisnahme. Es geht hier quasi auch um die Veröffentlichung. Gut, danke für den Hinweis. Dann würde ich gerne einmal zu Sonstiges übergehen. Gibt es da irgendwas? Der Balli ist im Sprechenraum. Bitteschön. Ich habe gerade jemanden neben mir sitzen, der fragt ganz einfach und simpel, bedeutet das, wenn jetzt ein VKV noch etwas beschließt, was ausgeben zu wollen, dass sie das Geld vorstrecken, also auf jeden Fall kein Geld mehr vom Landesverband erhalten? Oder nein, habe ich das also, falsch verstanden? Nochmal zur Verdeutlichung. Die VKVs haben im Augenblick ein Budget. Dieses Budget haben sie auch weiterhin. Was mit dem Zurückbehaltungsrecht oder der Effekt dieses Zurückbehaltungsrechts ist, dass diesem Budget im Augenblick aus Landes- oder Bundesmitteln nichts weiter zugeschrieben wird. Also, dass das nicht weiter erhöht wird. Beispiel, du hast ein Budget oder ein Budgetrahmen im Augenblick noch von, sagen wir mal, 5.000 Euro bis heute und hättest Anspruch auf weitere 2.500 Euro, dann werden diese 2.500 Euro nicht zugeschrieben oder gutgeschrieben dem Budget. Nach wie vor hast du aber ein Budget von 5.000 Euro, über das du verfügen kannst. Das war klar und deutlich und der neben mir sitzt, ist zufrieden. Danke. Vielen Dank, Balli, für die Frage. Andreas? Ja, ich möchte gerne an der Stelle nochmal nachhaken. Und zwar, wenn jemand eine zweckgebundene Spende macht für einen VKV, wie ist das zu betrachten? Ist das dann? Das ist eine gute Frage. Also, die Satzung spricht tatsächlich von allen Zuweisungen. Das heißt also, theoretisch wären auch zweckgebundene Spenden davon betroffen. Aber ich möchte diese Diskussion hier gar nicht eröffnen. Ich sage auch, dass der LV fernab ist von irgendwelchen Zahlungsschwierigkeiten oder Ähnlichem. Ich möchte nur sicherstellen, dass wir in einem halben Jahr eine genau die gleiche Situation haben, nämlich dass wir fernab sind. Und deswegen gibt es jetzt erstmal diese Zurückbehaltung. Ich würde in der Tat zweckgebunden Spenden dem Konto gutschreiben, dem sie zukommen sollen. Und vor allen Dingen natürlich auch dem Zweck, dem sie gut zukommen sollen. Marsch, bitte. Ganz letzter Satz hat meine Wortmeldung überflüssig gemacht. Danke für die Frage, Andreas. Danke. Dennis? Ja, ich entschuldige mich, mein Internet ist hier gerade irgendwie mehrfach ausgefallen und ich habe jetzt herausgefunden, woran es lag. Das war aber nicht die Frage. Nee, das war nicht die Frage. Ich entschuldige nur, falls das schon geklärt worden ist und ich jetzt eine dumme Frage stelle. Also das einerseits mit den zweckgebundenen Spenden, das sollte, glaube ich, auch nochmal schriftlich in diesem Antrag niedergeschrieben werden, dass diese davon eben nicht betroffen sind, damit man auch als VKV sich immer auf etwas berufen kann. Dann war das jetzt, also Entschuldigung, ich habe jetzt auch diesen Antrag gerade nicht auf, da bin ich sehr unvorbereitet, das muss ich gerade gestehen. Räumst du dir nur das, also nicht du, räumen wir uns als Landesverband damit das Recht ein oder wollen wir das jetzt durchsetzen? Da verstehe ich jetzt die Frage nicht so richtig. Also diese Möglichkeit gibt die Satzung dem Landesschatzmeister in die Hand. So, und ich verstehe das in der Tat so, dass dieses Recht ausgeübt werden kann. Also die Satzung räumt quasi dem Schatzmeister das Recht ein, Summen eben nicht zu überweisen und weiterzuleiten. Das bedeutet, dass dieses Recht natürlich nur dann ausgeübt, also nach meiner Auffassung nur dann ausgeübt werden soll und werden kann, mit einem verhältnismäßig wichtigem Grund. Die Satzung sagt ja auch weiterhin, sobald dieser Grund wegfällt, werden die übrig gebliebenen Summen verrechnet und ausgeschüttet. So, also das Geld ist nicht weg, sondern sage ich mal, wenn alles normal läuft, dann wird es lediglich mit einigen Monat Verzögerung überwiesen. Und es bedeutet nicht, dass das Geld quasi ersatzlos einkassiert wird, ja, nach dem Motto, okay, das verbleibt jetzt mal bei uns und dann gucken wir mal, sondern es wird einkassiert für den Fall der Fälle, mehr nicht. Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme des Landesverbandes. Okay, das war tatsächlich jetzt meine Frage. Also das würde das Geld jetzt in diesem Fall konkret nicht an die VKVs beziehungsweise auch an die KVs, habe ich das richtig verstanden, nicht ausgeschüttet werden in der aktuellen Zeit, aber es zum Beispiel mit einer zeitlichen Terminierung dann nachgeholt werden. So ist das, ganz genau. Also das bedeutet, zur Deutlichung, es kann ja auch immer nur dann weiter ausgeschüttet werden und das ist jetzt unabhängig von der jeweiligen Situation, das sind der Erläuterung der Satzung und der finanziellen Umstände, es kann ja auch immer nur dann, also üblicherweise gehen finanzielle Mittel beim Landesverband ein, der weiterverteilt an eben Kreisverbände, Ortsverbände oder aber auch VKVs. So, und üblicherweise kann ein Landesverband nur dann weiter ausschütten, wenn die finanziellen Mittel auch da sind. Also wenn der Landesverband nicht auf andere Art und Weise belastet ist und möglicherweise auf andere Art und Weise Verpflichtungen eingegangen ist. Das ist bei uns nicht der Fall. Wenn das so wäre, würde dann eben entsprechend weniger weitergeleitet werden können. Das ist rein hypothetisch und spricht nur die Systematik an, die dahinter steckt. Das ist bei uns, wie gesagt, nicht so. Und von daher braucht im Augenblick auch überhaupt kein VKV oder KV Angst zu haben, dass er, ich sag mal, um seine Mittel gebracht wird. Dennis? Genau, also weil tatsächlich auch schon häufiger an mich die Frage herangetragen worden ist, wann denn quasi die Gelder, jetzt nicht ganz konkret, also es muss ja nicht der Tag, es muss auch nicht die Woche genannt werden, aber wann denn die Gelder an die KVs und VKVs ausgeschüttet werden sollen? Ja, die Frage habe ich in der Tat auch schon gestellt bekommen und du kannst jetzt klar antworten, bis auf Weiteres gar nicht. Also bis auf Weiteres gar nicht, mit der Betonung, bis auf Weiteres. Also sollte der Antrag jetzt durchkommen, oder? Nein, nochmal, das ist kein Antrag. Das ist eine im Prinzip eine einseitige Willenserklärung seitens des Landesschatzmeisters, dem gemäß der Satzung dieses besondere Recht in die Hand oder an die Hand gegeben wird. Dennis, da haben wir ausnahmsweise mal nichts zu sagen. Ja, Ralf Harley bringt es quasi auf den Kopf. Ich wollte es so nicht sagen, aber ich habe das auch nicht aus Jux und Dollerei beschlossen, sondern ich möchte nicht, dass wir bei all diesen unvorhersehbaren Geschichten, die da passieren können und auch den Unwägbarkeiten, die für zwei große Wahlkämpfe auf uns lauern, inklusive einem entscheidenden Wahlkampf, der über die Parteienfinanzierung entscheidet, kann ich das ruhigen Gewissens nicht tun, dass ich flüssige Mittel ausschütte und nachher erst gucke, was möglicherweise auf den Landesverband zukommt. Wir haben eine Planung. Ja, diese Planung geht bis zum Jahr 2018. Die ist mit allen Unwägbarkeiten ist die verfasst worden. Das heißt, das kann nicht mehr als eine Grobplanung sein. Und ich muss, je genauer oder je näher dieser Zeitpunkt kommt, desto mehr muss ich halt da genau hingucken. Und damit wir alle keine Probleme insgesamt davontragen. Das ist auch ein Stück weit, ich sag mal, eine verordnete Solidarität über die KVs und VKVs seitens des Landesverbandes, damit wir alle keine Probleme davontragen, halte ich das für opportun, diesen Paragraph 17 jetzt ins Feld zu führen. Ich bitte da um Verständnis. Ich beantworte da auch jederzeit jede Frage, überhaupt kein Problem. Ich habe mir das auch sehr genau überlegt, auch das. Ja, und es geht auch gar nicht darum, euch jetzt für Wahlkämpfe etc. zu schwächen. Aber ich muss eben auch über die Wahlkämpfe hinaus denken und planen. Lutz, bitte. Bernd, heißt das, dass ich möglicherweise jetzt für uns hier in Paderborn mit 2000 Euro in Vorleistung gehe? Nein. Und wenn nein, für den Bundestagswahlkampf werden wir im Zweifelsfalle das Gleiche machen, das dann nicht zugesichert ist? Also für den, für den Landtagswahlkampf nein. Die 2000 sind auch bewilligt. Wie gesagt, das derzeitige Budget wird davon nicht angegriffen. Für den Bundestagswahlkampf, das ist eine gute Frage, kann ich im Augenblick keine Aussage treffen, all dieweil ich abwarten muss, wie viel tatsächlich der Landtagswahlkampf kostet und vor allen Dingen auch, welches Ergebnis wir einfahren, weil wie gesagt, davon ist dann die Parteienfinanzierung abhängig. Das Ergebnis könnte in der Tat oder nicht nur könnte, sondern hat ganz klar auch ganz elementaren Einfluss auf die weitere finanzielle Lage und auch auf die weiteren Entscheidungen, die damit zu tun haben. Ja, ich würde dir heute keine 2000 Euro für den Bundestagswahlkampf freigeben. Okay, wir werden sie neu beantragen, wenn es dann soweit ist. Bitte gerne. Bitte gerne. Dennis? Genau, also tatsächlich spielt meine Frage in eine ähnliche Tonalität wie die von Lutz. Auch die Kreisverbände und virtuellen Kreisverbände möchten ja eine gewisse Planungssicherheit haben. Eine gewisse Planungssicherheit, was sie für die Wahlkämpfe ausgeben können. Jetzt hatten sie die Planungssicherheit, dass sie, ich sage jetzt mal, manchmal mehr, manchmal weniger für den Landtagswahlkampf ausgeben konnten oder können. Ne, das tun sie ja auch noch gerade, was ich auch sehr befürworte und auch sehr gut finde. Da jetzt zum Beispiel diese Entscheidung kommen würde, für den Bundestagswahlkampf entweder weniger Geld für die Kreisverbände und virtuellen Kreisverbände zur Verfügung stehen würde, diese dadurch vielleicht auch ganz anders ihr Budget für den Landtagswahlkampf gemacht hätten. Also ich sage es jetzt mal so ein bisschen offen, dass wir damit in die Planung auch der VKVs und KVs reingrätschen. Ralf? Ja, ich möchte den Bernd aber dann bitten, doch möglichst zügig die aktuellen VKV-Budgets bekannt zu geben, damit das, was der Dennis gerade gesagt hat, bei denen, die jetzt noch weiter planen und vielleicht auch noch größere Einkäufe planen, abschätzen können, wie viel Geld sie dann überhaupt für dieses Jahr wahrscheinlich zur Verfügung haben, bis zu dem Moment, wo es sich anders entscheidet. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Nochmal, die Budgets sind soweit geplant und auch können über die kann auch verfügt werden. Alles, was mit dem Bundestagswahlkampf zu tun hat, da bitte ich um Verständnis, wenn das erst nach dem Landtagswahlkampf oder vor allen Dingen nach dem Ergebnis der Landtagswahl in Angriff genommen werden kann. Erst dann haben wir auch eine weitere Übersicht über das, womit wir planen und rechnen können. Ja, ich möchte das Beispiel Oberhausen bringen. Wir haben jetzt etwa 50% von dem Budget, was letztens bekannt war, eingeplant für den Landeswahlkampf und die restlichen 50% für den Bundeswahlkampf. Wir haben das von vornherein so abgeschätzt. Und bei anderen mag das vielleicht etwas anders sein, weil die noch größere Summen erwarten. Also es gibt tatsächlich auch die virtuellen Kreisverbände. Ich nehme jetzt mal Herford, meinen Heimatkreisverband oder virtuellen Kreisverband. Die ungefähr 300, ich glaube 29 Euro war es laut letzter Budgetrechnung, drauf hatten und gesagt haben, wir investieren 100% in den Landtagswahlkampf, weil wir können uns mal so, also 329 Euro ist eben auch nicht viel. Natürlich haben wir als Landesverband und als Landesvorstand auch zugesichert, dass natürlich, wenn es jetzt mal finanziell nicht so gut betuchte virtuellen Kreisverbände da eine Unterstützung erhalten. Dennoch ist man natürlich auch von der Planung ausgegangen, dass es eine zusätzliche Ausschüttung der Gelder geben wird und man dem LV nicht anbetteln muss, beziehungsweise den Antrag auf finanzielle Unterstützung stellen muss, weil für die Bundestagswahl wird es dann natürlich wieder Gelder geben, mit denen man natürlich auch jetzt gerne planen würde. Also ich gehe davon aus, natürlich, dass es für die Bundestagswahl auch Budget zur Verfügung steht, ganz klar. Aber ich sage es nochmal, ich muss in allererster Linie die Zahlungsfähigkeit des Landesverbandes sicherstellen. Wir haben Rückzahlungen für 2016, 2017 der Parteienfinanzierung in erheblicher Höhe. Ich bitte um allgemeines Verständnis, dass für mich das eindeutig Priorität hat vor einem Bundestagswahlkampf. Ich bitte auch für die einzelnen Untergliederungen, einen Bundestagswahl oder vielmehr Ausgaben für einen Bundestagswahlkampf erst nach der Landtagswahl zu planen, bitte. Ein Nachtrag, ich möchte hier keinen schwarzen Freitag auslösen. Also, die Bank ist nicht zahlungsunfähig. Aber ich will mal so sagen, der Handel wird ausgesetzt. Markus von Kreller, bitte. Ja, ich hätte eine Nachfrage. Ich bin nicht ganz sicher, ob das schon erklärt wurde zu dem Thema. In § 17 Absatz 1 Nummer A, wo da steht, allen Zuweisungen unterliegen zunächst einem Rückstellungsrecht des Landesschatzmeisters, steht im zweiten Satz, zurückgestellte Mittel müssen nach ihrer Auflösung dem eigentlichen Zweck oder Empfänger zugeleitet werden. Wie ist das Wort Auflösung hier zu verstehen? Ja, damit habe ich mich auch ein wenig beschäftigt. Also üblicherweise werden Rückstellungen aufgelöst. Auflösung würde, ich weiß nicht, wann die Satzung geschrieben wurde, ehrlich gesagt. Und es steht auch keine Erläuterung über die Bedeutung dieser Satzung oder dieser einzelnen Absätze irgendwo nachlesbar verfügbar. Rückstellungen werden üblicherweise aufgelöst. Das heißt, dass wenn der Grund entfallen ist oder wenn die Verpflichtung bedient wurde, dann wird der Rest dem Vermögen fällt der Rest dem Vermögen zu. So behandelst du Rückstellungen bilanziell. Mit anderen Worten, wenn, ich sag mal so, die Rechnung bezahlt wurde, kann der Rest, der übrig geblieben ist, wenn es denn eine sagen wir mal, grobe Rückstellung war, eben entsprechend, sagen wir mal, der allgemeinen Verwendung zugeführt werden. Oder aber, wenn es nicht ausgereicht hat, muss nachgezahlt werden. Das wäre die bilanzielle Behandlung von Rückstellungen. Und der Passus, der mit Rückstellungen in bilanzieller Hinsicht zu tun hat, ist immer die Auflösung von Rückstellungen. Sprich, Rückstellung oder zurückbehaltene Mittel, die nachdem der Grund dafür weggefallen ist, werden dementsprechend natürlich wieder der allgemeinen oder der ihrer ursprünglichen Verwendung zugeführt. Und zwar analog dem, was da drin steht und analog dem, wie Rückstellungen sonst behandelt werden. Nachfrage? Bitte. Wenn ich das jetzt richtig lese, ist ganz klar festgelegt, dass du als Landesschatzmeister dieses Rückstellungsrecht hast. Es ist in der Satzung aber nicht festgelegt, wer den Zeitpunkt der Auflösung festlegt. Ob das jetzt beispielsweise per Beschluss durch den gesamten Landesvorstand vorgenommen werden könnte. Ja, da hinkt in der Tat, da gebe ich dir recht, da hinkt tatsächlich die Satzung. Das ist dort nicht festgelegt, das ist völlig richtig. Das lässt sich auch, glaube ich, schwer festlegen. Du kannst immer nur schreiben, naja, wenn der Grund der Rückstellung wegfällt, dann kann auch wieder ausgezahlt werden. Ich interpretiere das so, dass halt das tatsächlich eine Sicherung ist für den Fall, dass wie in diesem Fall Aufwendungen bevorstehen, die in ihrer Höhe und in ihrer zeitlichen Abfolge nicht sicher sind. Gleichwohl, wie gesagt, muss die Zahlungsfähigkeit des Landesverbandes sichergestellt werden. Ich würde diesen Passus nicht anführen, wenn ich es nicht für notwendig halten würde. Das heißt, ich spiele damit auch nicht und mache das nicht aus Jux und Dollerei. Ich weiß auch, was das Budget für die einzelnen KVs und VKVs bedeutet, gerade im Landtagswahlkampf. Ich gehe Stand heute davon aus, dass ihr keine Beeinträchtigung eures Budgets erleiden werdet, weil das würde bedeuten, dass tatsächlich die Untergliederungen einspringen müssten. Das sehe ich heute nicht. Ja, aber ich muss es trotzdem sicherstellen, nachdem wie ich meinen Job hier auffasse. Ich muss es sicherstellen und ich habe keine Lust, im Sommer vor die Versammlung zu treten und zu sagen, Leute, ich habe mich leider Gottes hier und da verrechnet, das war's dann wohl. Das möchte ich nicht. Wir sind, ich sage es nochmal, weit ab davon. Gleichwohl möchte ich Sicherheit für den Landesverband haben. Lutz, bitte. Also Bernd, ich kann dich nur unterstützen bezüglich der Frage eben, die Rückstellungen musst du in dem Moment auflösen, wo der Grund der Rückstellung entfallen ist. Und insofern, ich kann das nur unterstützen, mach das weiter so. Ja, vielen Dank, Lutz, danke. Gibt es dazu sonst noch, ja, der Dennis möchte gerne was dazu sagen. Ja. Also es wird jetzt wahrscheinlich dann nicht Teil des Antrags, aber des Beschlusses, des Schatzmeisterbeschlusses werden. Dennoch, da noch einmal Bernd, wie gesagt, der Passus hinterher. dass die Spenden, dass jetzt zweckgebundenen Spenden davon ausgenommen sind. Nicht, dass man hier die Aufzeichnung immer rausfischen muss, sollte man das einmal vergessen. Dann auch, also ich würde mich tatsächlich auch sehr viel wohler, aber muss ich sagen, auch in der Kommunikation hin zu vielen Leuten, die jetzt hier nicht dabei sein können oder dabei sind, wenn wir da einen groben Zeitraum geben. Und du sagtest jetzt, nach der Landtagswahl wäre ein grober Zeitraum. Das sind ja anderthalb Monate. Das macht den Braten da vielleicht auch nicht fett. Und jetzt klingelt mein Telefon. Ich muss, glaube ich, gleich mal raus. Und das war auch nicht die Frage. So, und dass wir da einfach diesen Passus noch hinterhersetzen, ob es da eine zeitliche Limitierung gibt. Also bis wann wir das wieder freigeben möchten. Des Weiteren natürlich auch, dass wir, das sagtest du auch schon, das potenzielle Budget der jeweiligen KVs und VKVs, was wir eben an Geldern noch bekommen könnten, sollte nicht etwas anderes widerfahren, dass wir das auch schnellstmöglich bekannt geben. Ja, ja, das habe ich gesagt. Ich bin heute nicht dazu gekommen, aus zeitlichen Gründen heraus. Ich denke, das werde ich morgen nachtragen können. Ralf Parley hat hier was reingepostet ohne Datum. Ich weiß nicht, von wann das ist. Ich nehme an, von vor 2 Wochen. Das kommt tatsächlich im Nachgang. Der günstigste Zeitpunkt oder sagen wir so, der voraussichtliche Zeitpunkt wird nach der Abrechnung unseres Shops kommen. Das ist festgelegt auf den 30.06. Wir haben Mitte Mai oder spätestens 30.06. Wir haben die Gewissheit, ob wir über weitere Parteienfinanzierung oder auch nicht verfügen können. Das wird der erste Schritt sein, um weiter zu kalkulieren und weiter planen zu können. Danach kommen die Endabrechnungen der einzelnen Bestellungen und dann können wir erstmal den ersten Strich ziehen und sehen, wo wir stehen, und dann sehen wir, wie es weitergeht für Bundestagswahl und für Rückzahlungen aus Parteienfinanzierung. Zu den Rückzahlungen und Parteifinanzieren habe ich eine kleine Frage noch. Das wird dann aber nicht, nein, das hat aber dann Einfluss auf die Zahlung, die wir an den Bund leisten müssen für den Länderfinanzausgleich. Ja, klar. Dann brauchen wir dann weniger bezahlen, ne? Nein, das entspricht dem im Prinzip. Wir, also die, ohne jetzt das zweite Fass aufmachen zu wollen, also die Rückzahlung, Parteienfinanzierung läuft generell über den Bund. Und das wird eben mithilfe dieses Länderfinanzausgleichs sichergestellt. Wir sind nicht von der Parteienfinanzierung betroffen. Das ist, wie gesagt, Sache des Bundes. Ja, nicht, dass nachher zwei die Hand aufhalten. Das ist nur so die Frage. Das wäre schlechterdings auch nicht möglich. Das kann ich gerne erläutern im Einzelnen, aber das würde jetzt in der Tat zu weit führen. Dann würde ich gerne diesen Punkt schließen. Gibt es noch was für Sonstiges? Ja, aber der Piratonym ist hier gerade noch mal in den Sprechenraum gekommen. Genau, der darf zuerst. Ja, ich hätte was für Sonstiges. Könnt ihr mich gut verstehen? Nein. Troll. Also ich ja. Gut. Nämlich vom Landesschiedsgericht. Wir haben heute ein Urteil veröffentlicht zu unserem Verfahren LSG NRW 2017-001H. Da ging es um eine Anfechtung in Duisburg, aber das ist nebensächlich. In diesem Verfahren hatten wir an euch die Bitte um Beweismittel gestellt. Das haben wir getan am 20.02. per E-Mail. Wir haben euch am 7.03. daran erinnert und wir haben euch nach einer anderen Verhandlung mündlich nochmal am 12.03. daran erinnert. Wir haben allerdings keinerlei Antwort darauf erhalten. Da würde ich darum bitten, zum einen darzulegen, warum das so war, und zum anderen, dass ihr in Zukunft bitte eurer satzungsgemäßen Pflicht zur Mitwirkung danach kommt. Darfst du hier öffentlich sagen, welche Beweismittel gefordert waren? Das kann ich machen, ja. Es ging um den Text einer Einladung, die ihr für den Kreisverband versandt hattet, und um das Protokoll der Mitgliederversammlung. Falls ihr da eine Ticketnummer haben wollt, das ist die 243516. 526. Nein, 516. Ich wiederhole nochmal die Nummer. 253516. Nein. 243. Ah, genau. Ich habe sie euch auch gerade in den Raum geschickt. Wir haben das mittlerweile anders gelöst, wie ja klar sein sollte, da wir das Urteil veröffentlicht haben. Es war dennoch ziemlich hinderlich für den Verfahrensfortgang und entsprechend würde ich euch wirklich bitten, in Zukunft auf Anfragen zu antworten, insbesondere wenn ihr noch mehrfach daran erinnert werdet. Ja, muss ich jetzt mal so sagen, normalerweise achte ich auf solche Mails. Ich sehe hier auch schon den Grund, warum das untergegangen ist. Ich werde das gleich im NÖ-Teil den entsprechenden Leuten nochmal sagen. Danke für den Hinweis. Entschuldigung, normalerweise achte ich auf solche Sachen, aber den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Das war wahrscheinlich viel zu tun. Aber der Hintergrund ist mir klar, warum das keiner gesehen hat. Und ich werde den anderen gleich sagen, woran es lag. Und ich werde die nochmal darauf hinweisen, diesen Mangel endlich zu beheben. Danke für den Hinweis. Gibt es sonst noch was wir unter Sonstiges besprechen sollten? Ja. Dann fange ich mal an. Wie es ja auch schon auf der Mailingliste angekündigt war. Also heute relativ kurzfristig angekündigt war. Es ging irgendwie eine geleakte Rechnung rum. Ich glaube, da können die Vorstandskollegen gleich auch noch was dazu sagen. Es ging eine geleakte Rechnung rum von Piraware, glaube ich, GmbH, über 100.000 Euro. Über die ganzen buchhalterischen Dinge kann ich da jetzt wenig sagen. Da können gleich andere und Bernd, glaube ich, viel detaillierter und viel fachlich besser was dazu sagen. Die grundlegende Frage, die irgendwie aufkam auf der Mailingliste, ist, wie wir zum Beispiel dann unsere Warenbestellung machen. Ob wir das ausgeschrieben haben, ob wir uns andere Angebote eingeholt hätten, etc. Eine Ausschreibung für unsere Warenbestellung hat es so nicht gegeben. Wir haben uns dennoch mit anderen Anbietern, beziehungsweise wir haben uns mit Anbietern zusammengesetzt. Das war zum Beispiel Ströer, das waren selbst auch Angebote, die wir eingeholt hatten für Kabelbinder und solche Dinge. Der Grund, wie es jetzt gerade läuft, und das erkläre ich gleich nochmal, wie es gerade läuft, ist, dass wir personell nicht so groß aufgestellt sind, dass wir für viele kleine Dinge uns darum explizit als Persona darum kümmern können. Wir haben versucht, das aufzugliedern, wir haben versucht, das auszulagern und haben dafür eben einen Anbieter gefunden, der sowohl eben auch korrigierte Druckdaten zur Verfügung stellen kann, und so weiter. Also wenn zum Beispiel eine Druckdatei von uns nicht den Anforderungen einer Druckerei entspricht, dann wird das auch von diesem Anbieter korrigiert, beziehungsweise er stellt den Kontakt zu Leuten, die das korrigieren können. Es geht darum, dass dieser Anbieter, ich nenne es jetzt einfach mal so erstmal, dafür sorgt und auch dafür schaut, dass möglichst bei vielen Dingen qualitativ etwas Hochwertiges bei rauskommt, dass die Lieferzeiten für unsere Ansprüche reichen kann, weil wir sind ja relativ kurzfristig überall, dass aber auch zu den unterschiedlichen Lagerstellen wir ja mittlerweile überall in NRW aufgetan haben. Viele wissen das, viele kennen das mittlerweile auch, dorthin geliefert wird. Das wird für unterschiedliche Waren, beziehungsweise Werbemittel, werden unterschiedliche Anbieter geholt oder kontaktiert. Zum Beispiel können die Kugelschreiber andere Anbieter liefern als zum Beispiel die Flyer. Und diese können auch wieder von einem anderen geliefert werden als die Plakate. Damit wir uns eben nicht immer darum kümmern müssen, haben wir das externalisiert. Das ist eben die sogenannte Piraware GmbH. Und diese haben wir mit der Summe 100.000 Euro erstmal liquide gemacht. Liquide quasi als Vorauszahlung, damit zum Beispiel die VKVs, wenn sie jetzt Plakate bestellen, diese dann eben auch bestellt werden können. Denn die Waren, wenn sie ja angeliefert werden, müssen ja erstmal grundsätzlich bezahlt werden. Und das haben wir eben damit gemacht, aber ich glaube, da bin ich jetzt buchhalterisch auch schon fast raus. Da haben wir eben eine Vorauszahlung gemacht. Das ist eben diese Summe auf dieser Rechnung. Und die eigentliche Frage, die dann irgendwie dahinter stand, wer ist eigentlich diese Piraware GmbH? Die Piraware GmbH ist tatsächlich eine Firma, die ursprünglich von Michel Marschink gegründet wurde. Ich weiß es jetzt gar nicht wann, ich glaube es war 2013 oder 2014. Damals ging es eben um einen Textilshop, weil es Gerüchte gab, dass der P-Shop eingestellt wird. Das ist ja auch bis heute nicht, zum Glück nicht geschehen. Und wir haben jetzt quasi die Dienstleistung der Piraware GmbH in Anspruch genommen, weil dort eben eine Kraft sitzt, die Vollzeit dafür arbeiten kann, aber die eben auch die Geschäftskontakte hat. Das ist eben der Geschäftspartner von Michel Marsching, der das alles in die Hand nimmt. Der kann die Lager organisieren, der hat auch Lagerfläche, was wir dann tatsächlich auch bezahlen. Logistische Dinge, Zeitaufwände und so weiter und so fort, das wird eben auch schon alles dadurch abgedeckt, muss es ja auch. Die Plakate müssen ja auch ihren Weg zu den jeweiligen KVs bzw. zu den Lagerplätzen finden. Und Genau, das ist jetzt eben der Geschäftspartner von Michel Marsching, der das übernimmt. Es gibt daran keine Gewinnmarge, soweit ich das jetzt auch weiß und soweit es mir auch versichert wurde. Es gibt auch keine Gewinnmarge daran. Das wurde mir auch von Michel nochmal erläutert und auch versichert. Das läuft also quasi zum Selbstkostenpreis, damit überhaupt eben, also wenn eine Lagerfläche, die muss eben auch von der Pirawehr GmbH unterhalten werden, und sowas wird dann eben bezahlt, ohne Gewinnaufschlag dabei. Hatte dann eben auch noch andere Gründe, aufgrund Parteienfinanzierung und so weiter und so fort, sodass uns das eben auch nicht notgedrungen, aber eben auch aus der Zeit gedrungen, als eine sehr schlaue und sinnvolle Idee dabei ist. Natürlich kann man da hineininterpretieren, und da habe ich auch vollstes Verständnis für, wenn da dieser Interpretationsspielraum ist, dass es so aussieht, als würde sich unser Spitzenkandidat Michel Marsching am Wahlkampf bereichern. Ich nenne das jetzt einfach mal ganz klar und möchte hier auch nicht irgendwie um einen Brei herumreden, als würde das so aussehen. Aber auch da nochmal, nein, das tut er nicht. Die Zahlen werden auch am Ende öffentlich gemacht, und von diesen 100.000, die jetzt überwiesen sind, kriegen wir ganz klar auf den Cent genau alles wieder zurück an Geldern, die nicht für die Infrastruktur, die nicht für die Plakate verwendet wurden. Also das ist jetzt, wie gesagt, erstmal um einen gewissen Spielraum zu erhalten, damit, weil wir ja eben auch nicht wissen, wie wir ja in der E-Mail vor 2 Tagen geschrieben haben, weil wir noch nicht wissen, wie viele Plakate jetzt ganz genau von den VKVs und so weiter bestellt werden. Die Bestellungen sind natürlich von uns abgeschickt worden, dennoch, wie gesagt, müssen wir da in Vorleistung gehen. Wenn natürlich jetzt noch weitere Nachbestellungen kommen im Laufe des Wahlkampfes, dienen eben auch dieses Geld dazu, damit der Shop dort sehr schnell agieren kann, statt vielleicht einige Tage oder so weiter auf Zahlungen zu warten, sodass eben auch sehr viele Leute gleich ihre Ware bekommen, gleich ihre Wahlkampfmittel bekommen, um möglichst schnell diese dann auch unter die Leute zu bringen und Wahlkampf eben damit zu machen. Die ganze Konstellation wirkt jetzt relativ kompliziert. Gegebenenfalls können die Vorstandskollegen dazu noch was erzählen. Ich glaube, der Andro war da auch, ist da gut involviert gewesen. Ich möchte eben nur mit diesem Gerücht aufräumen, beziehungsweise mit der Befürchtung aufräumen, dass Michel Marsching sich da selber bereichert. Er selber hat ja eine ordentliche Summe gespendet und selber spricht er sich natürlich auch dagegen aus, wenngleich er natürlich auch zugibt, dass das schon sehr merkwürdig aussehen kann. Wo ich auch wirklich all denen, die Befürchtungen haben, keine Vorverurteilung mache an die. Also da ist jetzt nicht der Aluhut aufgesetzt, sondern ein vernünftiges Nachfragen ist natürlich vollkommen in Ordnung. Auch eine vernünftige Skepsis ist vollkommen in Ordnung. Wir greifen eben, wie gesagt, auf diesen Dienstleister zurück, den Geschäftspartner von Michel Marsching, weil der eben Vollzeit dafür dann tätig sein kann, um diese Dinge alles zu erledigen, weil es ihm dann tatsächlich gigantischer Teil an Arbeit ist, das jetzt logistisch zu organisieren. Ja, konkret wurde da ja auch gefragt, warum der P-Shop nicht verwendet worden ist. Das ist mit einer der Hauptgründe vor allen Dingen gewesen. Die ganze Logistik ist hier vor Ort bei uns in Nordrhein-Westfalen. Wenn wir diese ganze Anlieferung von Berlin aus von dem P-Shop hätten machen müssen, wir hätten hier nicht die Hand drauf gehabt, wir hätten organisatorisch nicht irgendwie mit einspringen können und wir hätten nicht den Verantwortlichen hier direkt greifbar gehabt. Es ist halt alles in der Tat zum Teil sehr, sehr, sehr knapp gewesen mit Ausschreibungen für die Kleinstbeträge. Es geht ja eben nicht, wie das da in der Mailingliste ansatzweise versucht wurde, so uns unterzuschieben. Es geht ja nicht um ein Gesamtwahlkampfbudget, das da beschlossen worden ist und über das dann in der Größenordnung vielleicht Ausschreibungen hätten geschehen müssen, sondern es geht um die Summe der kleinen Beträge, die da halt angefallen sind. Wir haben speziell mit den Farben zum Beispiel bei den Giveaways Probleme gehabt. Da musste man erstmal kleinste Anbieter suchen, die überhaupt in diesen Farben das anbieten. Das ist also Blödsinn, sich da vorzustellen, dass man für die Größenordnung, die wir da bestellt hätten, an Feuerzeugen bei dem einen Hersteller, an Kulis bei dem anderen Hersteller, irgendwo Ausschreibungen hätte machen können. Ich sag mal, der allergrößte Posten, der da irgendwo zum Tragen kam, sind die Plakate. Und das habt ihr sicherlich jetzt auch mit dem letzten Rundschreiben mitgekriegt. Da haben wir ja tatsächlich eben auch kurzfristig eine Veränderung bei der Druckerei eben vornehmen müssen. Da ist keine Zeit mehr mit Ausschreibungen. Hätten wir Ausschreibungen gemacht, dann hätten wir irgendwann im Juni die Plakate gehabt. Das war also tatsächlich einfach eine organisatorische Sache, damit wir die Logistik möglichst in dieser knappen Zeit, die dafür jetzt vorhanden war, hätten machen können, noch machen könnten. Und ich denke mal, das ist, wie gesagt, alles auch sehr gut nachvollziehbar und wir werden das sicherlich eben auch weiterhin nachvollziehbar machen. Aber das, was da rein interpretiert worden ist, ist einfach Quatsch. Wie Dennis das vorhin ganz richtig gesagt hat, diese Gesamtsumme, die da mit dieser Akonto-Rechnung gemacht wurde, das ist lediglich, um eben das Ganze liquide zu machen, weil wenn wir dann noch irgendwie eine Woche Durchlaufzeit haben, um für alles und für jeden Einzelposten irgendwo erstmal einzelne Finanzbeschlüsse mit dem Vorstand zu fassen, da hätte uns der Bernd irgendwann erschlagen und zweitens wären uns die Aufträge alle nicht mehr zeitgerecht irgendwie gelungen. Das ist, wie gesagt, quasi nur ein Warenbeschaffungsvorschuss, der hinterher aber dann eben auch haarklein abgerechnet wird. Da ist also ein ziemliches Fass aufgemacht worden, was ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen kann. Wie gesagt, ja, es mag ein Geschmäckle haben für manchen, dass die Firma von Michel ist, aber das ist eben tatsächlich was kurzfristig greifbar war, wo wir die logistischen Möglichkeiten und Vorbedingungen und eben auch diese ganzen Kontakte dann in Anspruch nehmen konnten. Und wie gesagt, ich verstehe das fast nicht, dass da aufgemacht worden ist. Nachfragen kann ich verstehen, erklären wir ja auch gerne. Aber wie das da gespielt worden ist, finde ich schon merkwürdig. Moni, bitte. Ja, ich kann das nur unterstützen, was der Dennis und der Andro gesagt haben. Wenn da jemand sagt, da zockt man noch mal schnell die eigene Partei ab, das ist mitnichten der Fall. Im Gegenteil, also es haben einige Leute gerade aus dem Bereich ja sehr viel Geld in den letzten Wochen auch gespendet. Und es geht tatsächlich darum, dass wir in Vorleistung treten mussten, um überhaupt die Plakate noch rechtzeitig zu bekommen. Und das haben wir geschafft, dadurch, was der Andro gerade erklärt hat. Und es wird nachher wirklich Cent für Cent abgerechnet. Und die Firma wird sich da überhaupt keinen Gewinn einstreichen, außer für Personalkosten, die nachweisbar sind. Also es macht da niemand irgendeinen Gewinn durch. Und insofern finde ich auch an dieser Stelle das Fass, was da aufgemacht wird, einfach komplett daneben. Also ich finde die Fragen okay, das sehe ich so, wie der Andro es gerade gesagt hat. Aber wir haben natürlich auch über Parteienfinanzierung und gesprochen. Und ich sag mal, der P-Shop ist in Teilen halt immer auch noch drin, wo was können, wo es möglich ist. Und ja, hier wird einfach versucht, das, was sowieso schon schwierig ist, meines Erachtens noch weiter zu stören. Hier wird versucht, was zu skandalisieren, was ja in Teilen auch gelungen ist, wenn ich heute sehe, dass Presse interessiert war, wo nichts zu skandalisieren ist, solange keiner privat da einen Gewinn abschöpft. Insofern, glaube ich, sollte man den Ball an dieser Stelle mal ein bisschen flach halten. Okay, dann würde ich gerne Bernd das Abschlusswort dazu geben. Abschlusswort ist nett, danke. Vielen Dank, Marie. Also vielen Dank auch Captain Leto, die gerade sagte, ja, nicht in die Länge ziehen. Ich will gar nichts in die Länge ziehen. Ich hätte das Thema auch nicht angesprochen, wenn jetzt nicht Roni das gemacht hätte, weil üblicherweise macht man sowas auf Nachfrage. Ich wundere mich vielmehr, dass hier nach Mitgliederdaten gefragt wird für die Mitgliederarchivierung. Anscheinend, wenn ich sehe, wie da solche Rechnungen ans Tageslicht oder geleakt werden, wie man das so schön sagt, ja, dann frage ich mich, ob eine Anfrage nach Mitgliederdaten nicht sowieso überflüssig ist in dieser Partei. Ja, und erstaunlicherweise wird das Ganze auf Twitter verhandelt und erstaunlicherweise wird das Ganze auf Mailinglisten verhandelt. Nur da, wo es hingehört, nämlich in Vorstandssprechstunden oder Vorstandssitzungen, wird es dann gar nicht erst angesprochen. Warum auch immer. Und vier Liban war mit der Meinung oder ist mit der Meinung ziemlich schnell, aber hat eben auch keine Frage gestellt. Alles das ist relativ befremdlich. Ich möchte eigentlich zwei Sätze noch zum Verfahren sagen. Ich kann über die Entscheidungsfindung, warum welcher Shop ausgesucht wird, wer daran verdient oder auch nicht verdient, nichts sagen. Das ist nicht mein Beritt. Meine Aufgabe und mein Bereich ist es, die Zahlung sicherzustellen und für eine entsprechende, ordnungsgemäße Verrechnung und Auseinanderrechnung zu sorgen. Das, denke ich, habe ich getan. Der Landesverband, und zwar in Kürze in zwei Sätzen. In zwei Sätzen, der Landesverband streckt die eine Gesamtsumme a conto vor. Diese Gesamtsumme wird verrechnet einerseits gegen A, die Bestellung der VKVs, B wird verrechnet gegen die Bestellung der KVs. Die VKVs zahlt der Landesverband E, davon werden Budgets reduziert, nämlich gegen die Bestellung. Das, was KVs bestellen und dann auch bezahlen, und zwar tatsächlich mit einem Zahlungsfluss, erhält der Landesverband zurück. Mit anderen Worten, der Landesverband ist bis auf ein geringes Restrisiko, nämlich bei Menge, die bestellt wird, aber nicht abgenommen wird am Ende, ist aus der Nummer raus. Die ursprüngliche Frage auf, ich glaube, Twitter oder auf einer Mailingliste war ja, wie hoch ist die, ist der Beschluss eines Wahlkampfbudgets des Landesverbandes? Und da sage ich dann auch ganz offiziell null. Der Landesverband hält sich aus dem Wahlkampf Aufwendungen auf eigene Rechnung raus. Der Landesverband hilft aus, nämlich wenn das Budget bei einzelnen KVs oder Untergliederungen knapp wird oder aber auch in solchen Fällen wie diesen, wo eine Vorleistung, eine A-Konto-Zahlung als Vorlage geleistet wird, die ein einzelner KV oder VKV aus nachvollziehbaren Gründen nicht leisten kann. Dafür sind wir da. Wir haben ganz bewusst gesagt, der Landesverband wird sich nicht in diesem Jahr mit einem Budget beteiligen. Die Gründe dafür können an anderer Stelle nochmal erläutert werden, aber das ist der Stand der Dinge im Augenblick. Danke sehr. Okay, Dennis, dann aber wirklich zum Abschluss. Genau, falls es widersprüchlich aufkommt, wie ich Wende sagte, es gibt natürlich Spendengelder, welche an Tor geflossen sind, auch in schönem und großem Maße, welche natürlich den Wahlkampf als Verwendungszweck haben. Und diese Spendengelder werden natürlich dafür eingesetzt, um zum Beispiel einen Radiospot zu machen, um zum Beispiel einen Fernsehspot zu machen und so weiter. Daher setzen wir natürlich schon als LV logistisch einiges da um. Hauptsächlich und nicht vorfinanziert, aber hauptsächlich finanziert eben durch die Spendengelder. Gut, gibt es sonst noch was für den Themenbereich Sonstiges? Moni? Die ist, glaube ich, im Sprechenraum verhungert. Da ist er auch schon weg. Okay, sonst würde ich die Sitzung jetzt gerne schließen um 22.37 Uhr. Und wir würden dann im NÖ-Teil noch ein paar andere Dinge besprechen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Vorstandssitzung in zwei Wochen. Gleicher Zeit, gleicher Ort. Vielen Dank. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.